Hoch im Norden, in Schweden, sind sie 2006 als Partei entstanden. Seitdem erobern die Piraten Europa im Sturm. Die meisten gibt es in Deutschland, mehr als 23.000. Gefolgt von Schweden, 9.000. Deutlich weniger in Frankreich, nur ca. 200. Seit 2009 schon sitzen zwei schwedische Piraten im Europaparlament. Aber in Deutschland feierten die Piraten ihre bisher größten Wahlerfolge. Zuletzt in NRW mit rund 8%. Willkommen zum Klabautercast 127. Sitze hier mit Alexander Spieß. Hallo Alexander. Hallo Ma. Den kennen natürlich viele schon. Trotzdem für die, die ihn nicht kennen, wer bist du, Alexander? Also ich bin auf Twitter Sozialpirat. Ja, gleich mal ein bisschen Werbung machen. Aber ich twittere ja gar nicht so viel. Und Frühjahr auch Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Das schon heißt, dass ich eben auch Abgeordneter bin seit ja etwas über 2 Jahren, also der Wahl im September 2011. Und ansonsten eben seit 2009 auch in der Piratenpartei Softwareentwickler. Ich arbeite ja auch noch ein bisschen in dieser Branche. Wie sich das gehört? Ja. Ein Freizeitparlament, Halbtagsparlament. Halbtagsparlament, ja, und wir diskutieren ja gerade die Parlamentsreform mal wieder. Also im Übrigen, da könnte man da ja dann auch nochmal einen Klabautercast machen. Nicht? Das machen wir auch. Die Parlamentsreform wird schon seit 20 Jahren diskutiert und ist nichts passiert. Ja. Es geht aber nicht um die Parlamentsreform, auch nicht um Berlin. Von daher, also wir nutzen gar nicht deine ganze Kompetenz hier aus. Eigentlich, als Fraktionsvorsitzender der Berliner Piratenfraktion müsste ich ja eigentlich darüber dich interviewen. Aber du bist ja nebenher auch noch so ganz unauffällig Europapolitiker. Ja, also so unauffällig ist das nicht. Also das weißt du ja, also dass Europa eigentlich mein hauptpolitisches Interesse ist. Ich hatte das eben, als ich in die Piratenpartei eingetreten bin, jetzt allerdings ein bisschen zurückgestellt, also mich da ja mehr um Grundeinkommen gekümmert, weil ich davon ausgegangen bin, dass die jungen Leute, also die Jugend Europas, die heutige, also auch ganz ohne mein Mitwirken, also auf sich eben da um diese Themen kümmert. Und das ist also teilweise auch geschehen, aber als altgedienter Europäer, um das zu sagen, war ich natürlich gespannt und habe den Prozess also begleitet. Ja, gut, also wie gesagt, Europapolitiker, ich meine, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Wir kennen uns ja jetzt schon seit 2009, also seit wir bei den Piraten sind. Du hast eigentlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass du Europapolitiker bist. Also das war eigentlich immer völlig klar. Und deshalb fielst du mir auch gleich ein, als es um Europa ging. Und wir haben ja auch gepodcastet über Europa in Nummer 123. Wir haben noch Alios und Julia dabei. Da ging es um die bevorstehende PPEU-Gründung. Also gepodcastet haben wir Ende August. Und dann war es dann soweit Anfang September. Das können wir also wieder aufnehmen. Aber vor allen Dingen machen wir ja deshalb jetzt so viel Europa, weil ja da Wahlen. Die Wahlen stehen vor der Tür, nicht? Und das ist klar, wenn man sich mit politischen Parteien einlässt, dann geht es immer nur um Wahlen, Wahlen, Wahlen. Also die nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament werden vom 22. bis 25. Mai 2014 stattfinden. Ja, wir starten am 22. Mai mit dem Vereinigten Königreich, weil klar, die Engländer, die können nur donnerstags wählen, ansonsten haben sie Wahl frei. Niederlande wählen auch am Donnerstag. Freitag und Sonnabend wird dann in Tschechien gewählt. Die Iren wählen am Freitag. Lettland, Malta, Slowakei, Zypern am Sonnabend. Am Sonnabend, Sonntag wird in Frankreich und Italien gewählt und der Rest wählt, wie sich's gehört, am Sonntag. Ja, was heißt, wie sich's gehört? Also ich finde, das kann man schon auch an verschiedenen Tagen tun. Ja gut, aber allein schon diese verteilten Wahltermine zeigt sich, dass es, wenn man sich auf europäischer Ebene einigen will, man sehr viele verschiedene Traditionen zu berücksichtigen hat und auch auf ganz überraschende Dinge stößt, die man vielleicht so in der nationalen Diskussion oder wenn man die zu Hause führt, gar nicht so naja, kennt klar. Und beachtet. Natürlich, ja, klar, natürlich. Naja, also ich finde ja auch das amerikanische Prinzip gut, dass man so einen Wahltag hat, sozusagen sogar vielleicht dann damit verbunden, dass da frei ist. Das finde ich auch, das sollten wir vielleicht in Europa mal einführen, so einen Europatag, ich weiß nicht, da gibt es ja schon einen Europatag, ne? Also es gibt sogar fast zwei Europatage, aber... Aha. Ja. Weißt du da mehr drüber? Wenn du naja, das also das ist jetzt für mich, ich sage jetzt mal als alter Europäer, ist natürlich der 5. Mai Europatag. Mhm. Ja. Also 5. Mai ist eben der Gründungstag des Europarates, also der ältesten Organisation, die sich eben um die Zusammenarbeit in Europa kümmert, mit ganz wichtigen Dingen, wie zum Beispiel der Europäischen Menschenrechtskonvention oder auch tatsächlich der Sozialcharta. Mhm. Während dann eben also die Geburtsstunde der Europäischen Union, also der kleineren Gemeinschaft, die inzwischen aber auch schon sehr gewachsen ist, mhm, ja, eben am 9. Mai stattfand. Mhm. Also die Unterzeichnung der sogenannten römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Mhm. Nicht? Und während man eben früher immer den 5. Mai als Europatag gefeiert hat in ganz Europa, ist dann irgendwann, also nach dem eben die europäische Staatsbürgerschaft auch eingeführt worden ist, also im Maastrichter Vertrag, hat man sich dann auch darauf geeinigt, dass man jetzt für die Europäische Union als Europatag, den Gründungstag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also den 9. Mai hat. Und so ist es natürlich immer so 5. Mai, 9. Mai, ja. Ja, ja, aber ich fände es eigentlich gut, so nach amerikanischen Vorbild, man nimmt sich so einen Tag, erklärt den überhaupt, sagen wir mal, europaweit zum Feiertag, und sagt, hier, das ist jetzt der Wahltag, da müssen sie alle wählen. Wenn man mit so einem Feiertag auch eine bestimmte Tätigkeit verbindet, dann ist das, dann ist man sich auch bewusster, was da passiert. Also fände ich eine gute Idee, dann wäre auch dieses ganze umständliche Getue da an mehreren Tagen, das ist ja schwierig, man darf ja keine Zwischenergebnisse bekannt geben und so und ja, also für die Medienwelt ist das immer ziemlich schrecklich, wenn man da irgendwas hat und man kann erst 3 Tage später darüber berichten oder so. Also ich finde, das ist irgendwie unbefriedigend. Außerdem, es geht ja irgendwie auch ums Zusammenwachsen in Europa und dieses desperate Wahlverhalten da ist, weiß ich nicht. Naja gut, ich meine, das ist doch klar, der Kompromiss ist ganz einfach. Wenn wir uns alle entschließen, am Donnerstag zu wählen, ist das kein Problem. Naja, am Donnerstag, das finde ich nun wieder nicht gut, wenn das kein Feiertag ist. Dann machen wir einfach daraus einen Feiertag. Ja, nur Donnerstags müssen halt die Leute arbeiten. Ich kann halt schlecht sagen, Leute, es ist jetzt alles ganz anders, weil heute der Wahltag ist. Also da müsste man dann schon freigeben. Und das ist auch nicht so einfach. Also, dass man mancherorts nur sonntags wählen kann, hat halt was damit zu tun, dass eben, ja, dass das eben nicht so einfach organisierbar ist am Donnerstag. Wie kommt das? Weißt du das, wieso das kommt, warum die Briten da so auf diesen Donnerstag sich versteift haben? Magna Carta oder so? Nein, ich glaube, das hat was mit diesen Bankfeiertagen zu tun, aber ich weiß es nicht genau. Müsste man jetzt mal bei Wikipedia nachlesen. Ja, das ist jetzt nicht so einfach zu finden. Naja, vielleicht weiß es ja ein Hörer und schreibt es in die Kommentare. Das fände ich jedenfalls interessant. Warum sind eigentlich die Europawahlen so wichtig? Oder warum ist Europa überhaupt so wichtig, so gerade, sagen wir mal, für Piraten? Die Piraten sind doch mehr so fürs Internet und mehr global und das mit Europa. Ja, also scheint doch eigentlich erstmal gar nicht so piratisch zu sein. Naja, also es ist insofern schon richtig, nicht, dass also Schwierigkeit, wenn man eben mit Piraten auch über Europa redet oder auch war, naja, unsere Themen sind doch eher global und das ist natürlich richtig, ja. Aber da wir ja noch keine globalen Gremien haben, vergleichbar der Europäischen Union, ja, ist natürlich die Europäische Union die höchste Stufe, wo man auch heute eben genau diese Piratenthemen wie Copyright und Urheberrecht ansiedeln kann. Also es ist tatsächlich sogar so, dass, wenn wir später vielleicht nochmal kurz anschneiden, wenn man sich um Fragen wie Copyright oder Urheberrecht kümmert, dann kann man das gar nicht auf der nationalen Ebene, weil da inzwischen die wesentlichsten Kompetenzen, also zum Beispiel Verhandlungen, also über bei internationalen Handelsabkommen, ja, also schon auf europäischer Ebene sind. Das heißt, man kann dann eben diese Verhandlungen gar nicht mehr auf nationaler Ebene direkt beeinflussen, sondern muss das und kann das nur direkt auf der europäischen Ebene tun. Ja, ja. Naja, ich glaube, das muss man wirklich sehen. Also viele unserer Themen, du hast jetzt Copyright genannt, Urheberrecht, aber eben auch das Thema Netzneutralität, Netze, Vorratsdatenspeicherung, all diese Themen, weshalb sich die Piraten letztlich auch gegründet haben, sind ja Themen, die über das Nationale hinausgehen, wo auf jeden Fall europäische Regelungen eine Rolle spielen. Das haben wir ja in der Diskussion, gerade über die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, immer gesagt, ja, wir müssen die EU-Norm umsetzen, Dass die EU-Norm an sich schon mal komplett daneben ist, das wird dann gar nicht mehr diskutiert und wie man das ändern kann, weiß auch keiner so genau. Aber da muss man, glaube ich, wirklich ansetzen. Ja, wie gesagt, Vorratsdatenspeicherung ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, aber auch viele andere Sachen. Auch die ganze NSA-Geschichte mit dem Datenschutz und so, das halte ich letztlich auch für ein Problem, wo man viel besser aufgestellt ist, wenn man das europäisch angeht. Ja. Und ich meine, ich habe ja eine Lösung für die NSA-Problematik, weil immer gesagt wird, die Piraten hätten keine. Meine Lösung ist da ja noch stärker dezentral zu sein. Aber das setzt natürlich auch wieder europäische Regelung voraus, insbesondere das mit der Netzneutralität, denn sonst kriegt man das mit der Dezentralität auch nicht richtig hin. Und von daher denke ich, also alles, was so im Kernbereich der Piraten ist, ist europäisch und deshalb müssen wir da ansetzen. Ja, also das muss man auch ganz klar sagen, also speziell was eben die Vorratsdatenspeicherung angeht, da gab es ja eben eine europäische Richtlinie, die umgesetzt werden musste und momentan ist die Bundesrepublik Deutschland das einzige Land, was sie noch nicht umgesetzt hat. Allerdings kommt ja auch was also die Verabschiedung von Richtlinien und Verordnungen angeht, dem Europäischen Parlament auch nach der nächsten Wahl noch mehr Verantwortung zu oder noch mehr Rechte zu. Also der Vertrag von Lissabon sieht eben vor, dass das nächste Parlament eben mit erweiterten Rechten ausgestattet sein wird. Zum Beispiel kann das Parlament, also in diesem Falle die stärkste Fraktion, eben den Kommissionspräsidenten stellen. Ja, das ist etwas, da komme ich auch noch gleich drauf zurück. Aber prinzipiell, was eben die Vorratsdatenspeicherung angeht, also die wird ja in der nächsten Legislatur auch nochmal überarbeitet werden, das ist schon klar. Ich habe das gehört, also eben auch Leute gefragt, kenne auch einige Mitglieder des Europäischen Parlaments noch aus meiner Zeit bei den jungen europäischen Föderalisten, nicht? Und die waren natürlich dann relativ überrascht, dass ich dann bei den Piraten aufgetaucht bin und aber auch schon gehört, dass wahrscheinlich, also einige, die für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt haben, werden das beim nächsten Mal ganz bestimmt nicht mehr tun. Da ist auch ein Lernprozess eingetreten. Ja. Und man geht davon aus, dass diese Richtlinie, so wie sie verabschiedet worden ist, so in dieser Form nicht noch einmal verabschiedet werden wird. Insofern ist das also ganz fürchterlich, dass im Moment Friedrich, also auch die große Koalition, die ansteht, da jetzt der Vorratsdatenspeicherung freie Bahn geben will. Ja. Also insofern, man kann nun über die FDP denken, was man will, aber also dass Deutschland das einzige Land ist, was noch keine, was diese Richtlinie noch nicht umgesetzt hat, also keine Vorratsdatenspeicherung hat, war schon ein Verdienst von der Frau Schnarrenberger. Ja, nee, das auf jeden Fall. Also das wird ihr noch lange Zeit auch hoch angerechnet werden. Also da ist, also die Leuthäuser Schnarrenberger ist schon eine sehr, also gute Politikerin. Ich meine, die hat auch, macht auch Fehler, das ist klar. Und hat Fehler gemacht, aber ich finde, damals, als sie schon beim Lauschangriff, ist sie konsequent geblieben und jetzt eigentlich wieder. Also das finde ich schon gut. Ich meine, es gibt ja noch einen Punkt, wo dann auch Europa vielleicht eingreifen müsste, wo ich aber auch wenig Hoffnung habe, weil ja da die Europäer auch, also das Europaparlament ja auch für die Vorratsdatenspeicherung war. Und das ist der Staatstrojaner. Ich finde gerade sowas, ein Staatstrojaner geht halt nicht. Also das ist halt broken by design, weil man halt da in die Computer einbrechen muss. Und das ist eben wirklich, da ist eben wirklich die Frage der Privatsphäre vordergründig. Und letztlich ist es auch so, dass ja solche Beweise auch anschließend nicht mehr so richtig verwertet werden können, wenn der Computer manipuliert worden ist. Und da bräuchte man eigentlich auch eine Klarstellung, wirklich auch auf europäischer Ebene. Denn was nützt das? Das ist dann wieder die NSA-Problematik. Wenn man im einen Land sagt, ja, wir wollen keine Staatstrojaner, und das andere Land fährt total drauf ab, in diesem Fall ja wohl auch die deutschen Politiker. Ja, das ist, dann lässt man es halt vom Nachbarland machen. Das hatten wir ja schon beim Staatstrojaner, dass da irgendwie Schweizer Amtshilfe herbeigeholt wurde. Und das ist eigentlich ein Unding. Deshalb, gut, die Schweiz ist jetzt nicht in der EU, aber da sollte man eben auch eine Regelung finden, dass eben einfach da mal Schluss ist, dass eben wirklich diese Geräte, mit denen wir es hier zu tun haben, Erweiterungen unseres Gehirns sind und deshalb da die IT ganz wichtig ist. Weil wir haben das im Grundgesetz, aber das Grundgesetz ist ganz schön und gut, wenn das dann trotzdem alle machen und eben insgesamt dann eben auch der Nachbarstaat eventuell dann einfach Amtshilfe gewährt. Deshalb denke ich, ist das wirklich eine Sache, die ein für alle Mal auf europäischer Ebene geregelt sein müsste. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, das Bewusstsein ist auch in diesem Europäischen Parlament schon da. Nun muss man auch bedenken, also das war ja das erste Europäische Parlament, in dem es auch Piraten gab, also die beiden schwedischen Piraten. Also vor allem eben auch die Arbeit von Amelia, denke ich, hat auch sehr viel dazu beigetragen, da im Europäischen Parlament auch Aufklärung zu treiben, bezogen, also auch erst einmal auf die grüne Fraktion, also die Piraten sind ja da in der grünen Fraktion im Europäischen Parlament, denke mir, dass da viele Grüne, also auch in Deutschland, wirklich aufgewacht sind durch das Erscheinen der Piraten und da jetzt auch, ich sage jetzt mal, ganz anständige Arbeit leisten. Und ich hatte es ja schon erwähnt, also ich glaube, es gäbe im Moment für diese Vorratsdatenspeicherung im Europäischen Parlament keine Mehrheit mehr. Mhm. Und auch in anderen Fragen haben sich eben Piratenpositionen durchgesetzt. Ich erinnere nur daran, dass es, ja, ich sag's wirklich mal so, uns gelungen ist, dieses ACTA-Abkommen, also durch ein Votum des Europäischen Parlaments auch abzuschmettern. Ja. Ja. Und darin sieht man, dass dem Europäischen Parlament in dieser Frage wirklich eine sehr wichtige Rolle zukommt und dass natürlich auch da Piraten sein müssen. Also ohne Piraten im Europäischen Parlament wäre das sicherlich alles nicht möglich gewesen. Und auch wenn es nur wenige sind, das ist gerade beim Europäischen Parlament sehr wichtig. Das ist eben eigentlich ist das Europäische Parlament so, arbeitet so, wie wir Piraten uns das idealerweise vorstellen, nicht? Also es gibt noch nicht diesen Koalitionszwang. Es ist ein Arbeitsparlament, in dem wird thematisch gearbeitet. Das hat historische Gründe eben entlang der jeweiligen Themen, mit denen Europa gewachsen ist, ja. Und gut, das wird sich möglicherweise dann ändern, wenn das Europäische Parlament mal eine Regierung wählt. Allerdings habe ich ja die Hoffnung, also es geht ja jetzt auch weit über Europa hinaus, nicht? Also, verbinde mit einer Parlamentarismusreform vor allem die Abschaffung dieses parlamentarischen Regierungssystems, also dieses Zwangs, dass die Regierung immer eine Mehrheit im Parlament haben muss, eben durch. Ja, halt mal inne, und, da müssen wir ein paar Sachen klären. Also, das ist schon sehr, das ist, glaube ich, beim letzten Podcast schon mal erwähnt, dieses Schlagwort, was ich immer nur von dir höre, mit dem parlamentarischen Regierungssystem oder Regierungsparlamentarismus wäre eigentlich besser, weil ja eigentlich das darum geht, wie der Parlamentarismus gestaltet ist. Mhm. Das müssen wir vielleicht nochmal klären. Du hast es jetzt gerade schon mal im Nebensatz getan. Aber das Problem ist, dass wir in Parlamenten sitzen, in denen die Regierung immer die Mehrheit hat und demnach sozusagen so eine Verknüpfung von Exekutive und Legislative gibt und die Exekutive halt sehr starken Einfluss auch auf die Legislative hat. Richtig. Beziehungsweise die Legislative, was vielleicht noch schlimmer ist, abhängig ist von der Exekutive, weil halt die Gesetze von Referenten in Ministerien geschrieben werden. Richtig. Und das soll geändert werden. Richtig. Und das ist schwierig. Ja, deswegen ist es eben nicht bekannt, bitte das auch mal nachzuschlagen bei Wikipedia. Der politologische Fachbegriff ist parlamentarisches Regierungssystem, ja. Mhm. Das ist dann natürlich, ich bin mir dessen auch bewusst, nicht, wenn man so schön sagt, ich möchte das parlamentarische Regierungssystem abschaffen, dann sagen ja, oh Gott, ja, der will den Parlamentarismus abschaffen. Ganz im Gegenteil, die Abschaffung des parlamentarischen Regierungssystems, ja, wie soll man sagen, restauriert oder gibt dem Parlamentarismus wieder die Bedeutung, die er eigentlich auch historisch hatte und die auch in der Verfassung steht. Da werden dir aber viele konservative Politiker entgegenhalten, dass das parlamentarische Regierungssystem schon dafür gesorgt hat, dass es auch so eine gewisse Stabilität gibt. Also ich meine, das ist ja gerade der Vorteil, dass es eben auch die Regierung relativ leicht, dass sie halt relativ leicht auch so ihre Ideen durchsetzen kann. Ja klar, aber ich meine, was Stabilität der Starrheit und Sprödigkeit. Also ich meine, Eisen ist auch stabil, ja, aber man setzt Eisen heute weitgehend nicht mehr ein, sondern Stahl. Und Stahl unterscheidet sich vom Eisen dadurch, dass es eben elastischer ist. Und dadurch eben auch also belastbarer und ich fürchte eben, dass diese Form von Starrheit und die das parlamentarische Regierungssystem eben dem Parlamentarismus gibt, eben auch eine große Gefahr darstellt für das gesamte demokratische System. Das könnte durchaus sein. So, jetzt müssen wir nochmal, du hast wirklich sehr viel auf einmal gesagt von komplexen Dingen. Du hast eine Amelia erwähnt, ich weiß natürlich, es ist Amelia Andersdotter. Also Amelia Andersdotter, aber da müsstest du jetzt auch noch den Hörern sagen, wer das ist. Jetzt werden einige aufstehen und sagen, ja, den kennen wir doch, aber das ist halt leider das Problem, ja, alle kennen sie eben nicht und ich glaube, dass das gerade im Europa-Zusammenhang schon ein sehr wichtiger Name ist. Ja, also Amelia ist also die zweite Abgeordnete der Schweden, die im Parlament vertreten ist und also sehr aktiv dort, also speziell in den Themen auch Datenschutz arbeitet, ja, also in der grünen Fraktion und da auch schon einiges bewegt hat. Ja, das Problem mit Amelia ist natürlich, dass sie so ein bisschen unter dem Radar war, als nämlich damals der erste Parlamentarier gewählt worden ist, war er ja alleine. Ja, richtig. Ja. Und Amelia ist erst nachgerückt durch den Lissabon-Vertrag. Richtig, also erst mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags hat sich die Anzahl der Abgeordneten für Schweden etwas erhöht. Also für diese Legislaturperiode, in der nächsten Legislaturperiode gibt's also durch den Beitritt von Kroatien wieder andere Werte, da erniedrigt sich das auch wieder, aber das mal hinten angestellt, das war der Grund, warum dann mit dem Krafttreten des Lissabon-Vertrags eben Amelia als zweite Piratin in das Europäische Parlament nachrückte. Ja. Nach dem Christian, von dem man allerdings ja so weniger hört. Naja, gut, am Anfang hat man relativ viel von Christian Engström heißt er, ne? Gehört. Weil das ja eben neu war mit Piraten im Parlament, aber dann ist natürlich klar, Irgendwann ist das dann keine wirkliche Nachricht mehr. Und da ist eben schade, dass Amelia da nicht mehr so aufgefallen ist. Ja, es ist sehr schade und also ich kann nur wieder meiner Begeisterung also Ausdruck geben, nicht was also Frauen in der Politik so bewirken können, ja. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall dafür, mehr Frauen in der Politik zu haben, nicht weil die tatsächlich auch noch ein bisschen andere Herangehensweise entwickeln als ihre männlichen. Das ist auf jeden Fall richtig. Also ich bin da auch Überzeugungstäter sozusagen und ich will auch wirklich sagen, das fehlt auch. Und das ist, hat sich leider bei den Piraten auch nicht so richtig rumgesprochen. Ja, und ich meine, man muss auch eben sagen, es geht vor allem um die Arbeitsbelastung. Und das kann sich eben keiner, der nicht immer im Parlament war, vorstellen, was für eine Arbeitsbelastung das ist. Also, und das Europäische Parlament kommt nochmal on top. Das ist das Parlament, wo am meisten gearbeitet wird von allen Parlamenten. Ja, also wo für die Abgeordneten die größte Belastung ist. Allein schon eben, dass sie im Prinzip dreiwöchige Sitzungsperioden haben. Also drei Wochen im Monat findet alles in Brüssel statt. Eine Woche ist dann quasi der Heimaturlaub, wo sich die Abgeordneten dann theoretisch auch um ihre Wählerinnen und Wähler zu Hause kümmern sollen, aber ist natürlich ein bisschen wenig. Ja, das ist auch ein Problem, dass die europäischen Abgeordneten eben zu wenig Kontakt zu ihren Wählerinnen und Wählern halten können. Ja, und dann, dann ist natürlich auch noch so, dass sie ja auch noch nach Straßburg reisen müssen. Das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Ja gut, das liegt ja alles so ein bisschen dicht beieinander und es ist hauptsächlich wird jetzt ja schon in Brüssel getagt, nicht? Mhm. Also die Vision europäischer Hauptstadt Brüssel, wo alle Institutionen eben zu Fuß erreichbar sind. Also war ja selber vor kurzem mit dem Europaausschuss des Abgeordnetenhauses da und habe alle Institutionen besucht. Das ist wirklich sehr angenehm. Alles fußläufig zu erreichen. Ja. Und es ist natürlich historisch so, dass der Sitz der europäischen Institution aufgesplittet war auf Straßburg, Brüssel und Luxemburg. Aber Gut, Luxemburg ist jetzt nicht so das Problem. Da ist halt viel Verwaltung und gerade im Zeitalter des Internets muss die Verwaltung nicht unbedingt auch da sein, weil man da nicht hingehen muss. Das ist schon eigentlich okay. Das Problem ist halt nur diese zwei Parlamentssitze, dass man da eben reisen muss. Und naja, du sagst es alles eng beisammen, also Straßburg und Brüssel, so eng ist es nicht. Es ist gerade für Zugfahrer relativ schlecht. Und die Leute gehen dann da immer in Straßburg ins Hotel. Und wenn du halt im Hotel bist, bist du auch nicht so richtig zu Hause. Und das macht sich auch bemerkbar. Also ich habe neulich mit dem John Worth gesprochen. Oh, den muss ich auch mal verlinken. Der ist ja jetzt nach Berlin gezogen. Also John Worth ist ein bekannter Europapolitiker, der eben lange Zeit Vorsitzender der jungen europäischen Föderalisten war. Und den ich hier am Rande der Republika kennengelernt habe. Der jetzt nach Berlin gezogen ist, wie das ja viele Leute tun, die politisch aktiv sind. Der hat eben auch gesagt, also eigentlich braucht man als EU-Parlamentarier, also lange dieser Standort in Luxemburg, in Straßburg ist, braucht man da auch eine Wohnung. Also dieses Theater immer mit den Hotels, die dann auch in der Sitzungswoche alle überfüllt sind. Gut, das ist ein Wirtschaftsfaktor für Straßburg, deshalb wollen die das nicht aufgeben und Frankreich natürlich auch nicht. Aber das ist offensichtlich wirklich ein schwieriges Problem. Und das belastet natürlich noch mehr. Also nicht nur die drei Sitzungswochen, sondern dann auch noch eine in Straßburg. Das ist schwierig. Wir müssen die Sachen alle in Kartons verpacken und rüberschicken, weil halt die Parlamentsarbeit leider immer noch auch sehr stark papierbasiert ist. Naja, das kommt alles zusammen. Das muss sich auch ändern. Hm. Ja gut, also das war, sag mal so, früher noch schlimmer, da wurde auch noch in Luxemburg getagt. Ja, ja, ja, ja. Darauf haben die Luxemburger dann, sagen wir mal, großzügigerweise verzichtet. Allerdings ist eben noch ein Großteil der Parlamentsverwaltung in Luxemburg, was also Sache auch nicht so zuträglich ist. Und ja, der französische Staat, der hat sich wieder ganz einfach gemacht. Er hat einfach dem Europäischen Parlament in Straßburg ein Gebäude gebaut. Er sagt, hier habt ihr das Gebäude. Das dürft ihr jetzt nicht leer stehen lassen. Ja, ja. Ja gut, also mit dem Europaratsgebäude haben sie es immer ähnlich gemacht. Ich denke, das wird noch ein bisschen schwierig werden, diese Hauptstadtfunktion von Brüssel dann wirklich voll zu erfüllen. Es ist, also die Franzosen werden es nie begreifen. Es ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie Bonn, Berlin, ja. Dass einfach, also die alte Bundesrepublik eben sehr beharrlich war und ihre Rechte da noch sozusagen behaupten wollte. Während eben in Frankreich ja die Franzosen, wie gesagt, das nie verstehen, also immer sagen, ja, aber wenn jetzt Paris geteilt wäre, ja, und da würde die Mauer fallen, dann würden doch alle Franzosen, würde doch alle sofort wieder nach Paris gehen. Ja. Naja. Naja. Und gut, insofern ist es eben, also ist der französische Widerstand, also auch gegen eine Hauptstadt Brüssel eben auch so zu verstehen, dass sie meinen, in dem Moment, wo alles in Brüssel ist, dann haben wir den Zentralstaat Europa, den natürlich die Franzosen nicht wollen. Ja, ja, ja, klar. Das ist natürlich, also man kann diese Befürchtung ja auch nachvollziehen. Nur, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sich das dann auch wieder mit so einem gewissen Nationalismus verbindet, denn es geht ja hier tatsächlich auch um einen Standort in Frankreich. Ne? Ja. Auch wenn es unlogisch ist, weil natürlich die für die Franzosen Straßburg schon auch peripher ist. Also, naja, gut. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen durch die Überlegungen über Straßburg aus dem Konzept gekommen, aber wir kommen gleich wieder zurück. Wir waren hier schon bei den aktuellen Fragen, die Europa betreffen. Die Vorratsdatenspeicherung hatten wir uns schon angeschaut. Den Staatstrojaner, die Netzneutralität, also warum das wichtig ist. Es gibt ja noch ein Thema, was jetzt gerade sehr stark in der öffentlichen Wahrnehmung ist, und das ist Frontex. Und das sind halt die europäischen Grenzen. Also ich habe gestern eben auch noch getwittert, dass ich halt diese Politik, die gerade gefahren wird, der Monde Diplomatique stand in einem schönen Artikel, den ich hoffentlich wiederfinde, um ihn verlinken zu können. War on Immigration in Europa. Da habe ich eben getwittert, dass es ein War on Immigration in Europa geradezu absurd ist, dass es überflüssig ist, der War on Immigration, und natürlich auch unerträglich, weil da eben Menschen sterben. Und weil das nicht Gegenstand der europäischen Politik sein kann, die ja nun sehr stark auch auf den Menschenrechten aufbaut. Ja, und deshalb muss ich wirklich sagen, also das, die Frontex-Problematik, also Frontex ist die europäische Grenzpolizei, die ist wirklich eine große. Und da würde ich gerne eine Verbesserung. Ja, sehen. Gut, also Verbesserung, sicher. Also ich meine jetzt nach Lampedusa haben ja alle, sagen wir mal, Europapolitiker gesagt, ja, also Frontex muss jetzt den Flüchtlingen helfen, ja. Da habe ich immer gesagt, Frontex muss jetzt den Flüchtlingen helfen. Was haben sie denn vorher gemacht? Haben sie die ins Wasser geschmissen oder nicht? Ja, offenbar. Also offenbar. Also sie haben die Boote abgedrängt und so. Ich will da jetzt nichts unterstellen. Also ja, es war von der Politik vorgegeben, lasst keinen rein. Und dann haben die natürlich ihren Job gemacht. Natürlich haben die Leute nicht umgebracht, aber die haben natürlich dann Flüchtlinge abgewehrt. Und ich meine, auf dem Meer ist halt keine gute Idee, wenn du abgewehrt wirst, wenn du da irgendwie wenig Ressourcen hast und übervolle Boote und so. Na, naja gut, also dann muss man aber auch sehen, dass die momentane Problematik der Flüchtlinge im Mittelmeer ja vor allem auch durch die Bürgerkriege in den arabischen Ländern und die Situation in den arabischen Ländern nach Bürgerkriegen zu erklären ist. Und vor allem werden ja, also sage ich mal, das ist ja auch bekannt, nicht? Also die besten Schiffe sind da schon längst abgehauen, ja. Ja, natürlich. Oder ja, weg. Ja. Die wären ja da mit den letzten Seelenverkäufern übers Mittelmeer. Ja, ja. Geschippert, was an sich schon, also an sich die Überfahrt schon sehr gefährlich ist. Das heißt, dass wenn man so ein Schiff in Seenot trifft, dann eigentlich nach internationalem Recht auch geholfen werden muss. Mhm. Ja. Und es ist auch es ist auch nicht hinzunehmen, wenn eben dann solche Schiffe, die eben offenkundig auch nicht seetüchtig sind, dann auch noch in Seenot gebracht werden durch also Grenzpolizeiboote. Hm. Ja. Aber das soll sich ja ändern. Insofern, wir kommen ja später nochmal hin. Kann das vielleicht schon mal sagen, bevor wir sprechen. Also in dem gemeinsamen Programmentwurf ist eben der Vorschlag, Frontex abschaffen, also bei einigen europäischen Piratenparteien nicht auf Gegenliebe gestoßen. Darauf werden wir noch kommen. Ich wollte nur aber vielleicht reicht es ja, also vielleicht muss man ja auch nicht gleich Frontex abschaffen, sondern eben auch also anders einsetzen. Das wäre ja vielleicht auch eine Lösung. Ja, genau. Also da kommen wir noch drauf. Ich wollte halt nur wir sind ja noch bei der Frage zu klären, warum diese EU sehr wichtig ist, warum diese Wahlen sehr wichtig sind, weil das eben Themen sind, die uns betreffen und die jetzt auch aktuell sind. Und Frontex ist natürlich ein aktuelles Thema und meiner Ansicht nach ein Piratenthema, weil es ja Leute gibt, die sagen, ah, das interessiert uns nicht, das hat nichts mit dem Internet zu tun. Nee, das ist natürlich. Da kann ich mal ganz klar sagen, da hilft jetzt auch in der Diskussion der Europäischen Piratenpartei, also das Manifest, was wir ja verabschiedet haben in Luxemburg, nicht. Genau. Weil dort wird eben, also im ersten Kapitel auf die Menschenwürde und die Menschenrechte und Bürgerrechte verwiesen. Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich das Argument, mit dem du eben dann auch gegenüber anderen europäischen Piratenparteien praktisch argumentieren kannst, nicht, überlegt euch doch bitte mal, dass Menschenwürde und Menschenrechte eben nicht an eine Nationalität gebunden sind. Ganz genau. Also ich halte das wirklich für ein Kernthema, weil es eben hier um Menschenrechte geht. Es geht hier auch unmittelbar um Menschenrechte. Es gibt ja, jetzt sind wir wieder so beim Detail der Menschenrechte, es gibt da ja diese die sogenannten Grundrechte, die eben Abwehrrechte gegenüber dem Staat sind. Und dann gibt es ja eben auch noch die sozialen Rechte, die man ja auch als positive Rechte oder in dem Sinn soziale Rechte sind eigentlich sogar Rechte der dritten Art. Die positiven Rechte sind eher, dass man das Recht auf Teilhabe, in diesem Grund auf Beteiligung ist auch so ein falsches Wort eigentlich, dass man eben auch, dass die Bürger selber ihre Regierungsform bestimmen können und so. Und dann gibt's halt eben die dritten Rechte oder die dritte Generation von Menschenrechte, das sind eben die sozialen Rechte. Und jetzt gibt's halt einige Piraten, die glauben, dass diese sozialen Rechte weniger wichtig sind. Du bist da anderer Meinung, ich bin da auch anderer Meinung, aber man hört das. Also es gibt halt Eben Gruppierungen in der Piratenpartei, die alles, was mit Soziales zu tun hat, mit Sozialem zu tun hat, als links einstufen und das nicht so tolerieren wollen. Aber auch da gibt es Rechte. Aber bei der Geschichte mit Frontex geht es wirklich gleich um die erste Form der Menschenrechte, nämlich tatsächlich um Menschenwürde, denn bei den Zuständen, die herrschen, dort auf dem Mittelmeer und bei Lampedusa und dann schließlich auch in diesen Lagern dort, ist eben die Menschenwürde betroffen. Ja, also deshalb ist das ein ganz wichtiges Thema auch für Piraten, finde ich. Ja, das ist richtig. Also ja, die, also aus meiner Sicht folgen eben alle grundlegenden Rechte, also auch das, wie du gerade sagtest, dritte Generation soziale Rechte sind meines Erachtens eben auch schon, ja, klar, aus den Menschenrechten zu folgern. Nicht, ganz weil richtig. Wir haben das eben gerade in der Grundeinkommensdiskussion seit Erklärung der Menschenrechte, ja, also einer der Autoren, nicht, also der Payne, der ja beide Erklärungen der Menschenrechte in den USA wie auch die französischen Erklärungen mitgeschrieben hatte, hat ja als allererstes bemerkt, dass im Grunde, dass eben ohne ein Grundeinkommen, also ohne eine Grundabsicherung, diese Rechte nicht sehr viel wert seien. Ja. Oh, das muss ich gleich mal verlinken. Wie hieß der? John Payne. Ach, John Payne, ja, ah, habe ich jetzt nicht richtig verstanden, ja, genau, bekannter Name, aber das ist ein wichtiger Aspekt. Ich muss nämlich demnächst einen Vortrag halten bei den jungen Liberalen, freue ich mich schon. Ja, da kannst du mal drauf, das ist eben, eigentlich ist es bekannt, aber es wird eben wenig, genau, und also John Payne ist eben deshalb so eine, wie soll man sagen, interessante Figur, weil er ja wirklich an beiden Texten mitgeschrieben hat, ja. Und das ist ja, also man weiß ja, die Erklärung der Menschenrechte war zuerst in den USA und erst dann in Frankreich, ja, also manche sagen ja, die Französische Revolution ist ein Kind der Amerikanischen, deswegen haben die Franzosen ja den Amerikanern auch diese hässliche Statue da, also Freiheitsstatue geschenkt, ja. Ich finde es jetzt gar nicht, was mache ich falsch? Wieso finde ich diesen John Payne nicht? Naja, gut, okay, ich suche ihn gleich. Also wie gesagt, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt und den sollten wir nicht vernachlässigen, also das auch soziale Rechte. Ne? Aber wie gesagt, es ging jetzt hier um direkte, also Menschenleben, Menschenwürde, genau. Ja, genau, zurück zum zu diesem Thema, also War on Immigration, werde ich auch verlinken. Ich habe halt diesen Artikel aus der Monde Diplomatique auch wiedergefunden. Genau. Jetzt haben wir also geklärt, warum, oder wenigstens an einigen Punkten erklärt, warum Europa so wichtig ist. Jetzt bevor wir dann auf den derzeitigen Zustand der PPEU eingehen, weil du ja auch da gerade unterwegs warst, vielleicht noch der Punkt, du warst auch jetzt gerade eben bei einer Veranstaltung über Europa in Berlin. Wo es Vorträge gab von Pöttering und von Van Rompuy. Und vielleicht willst du dazu noch was sagen. Ja, das sind jetzt die, also übrigens, mich erinnert Thomas Paine. Thomas Paine, genau. Thomas Paine, habe ich vorhin. Bin da gerade. Falsch erinnert, kann man aber gut. Ist insofern mein Namensgedächtnis mal wieder getestet. Das war für mich ein bisschen, also nicht überraschend, sondern also dieser Europa-Vortrag von dem Präsidenten des Rates, ja, von Rompuy, ist also relativ vorhersehbar abgelaufen, nicht? Das heißt, von Rompuy hat überraschenderweise gesagt, ja, wir haben eben gesehen bei der Währungsunion, haben wir eben noch Nachbesserungsbedarf. Das war vorher bekannt, aber keiner hat damit gerechnet, dass es also zu dieser Finanzkrise kommt. Hm. Aber dann kam Angela Merkel und hat das alles ganz hervorragend gemeistert. Ja. Und ich meine, der Pöttering, der ja also Urgestein ist, der Christdemokraten im Europäischen Parlament und jetzt bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, ich hat also Verfassungsgerichtsschelte betrieben, gesagt, ist völlig unverständlich, wie die 5%-Hürde kippen konnten, ja. Das einzige Lichtblick sei, dass man jetzt wieder die 3%-Hürde eingeführt habe, nicht weil er fürchtet eben eine auch im Europäischen Parlament eine Zersplitterung des Parteiensystems. Gut, aber ja. Das jetzt war Exkurs. Ja gut, aber es ist ja ein wichtiger Aspekt, weil wir ja nun auch gerade davon betroffen sind. Denn die Piratenpartei ist jetzt nun mal eine Partei, die mit der 5%-Hürde mittelfristig auch immer noch Probleme haben wird. Ne? Also muss man schauen, wie sich das entwickelt, ja. Ja, gut. Also immer. Ich glaube, also speziell bei der Europawahl sollte deutlich sein, dass da wesentlich mehr, soll man sagen, Themen der Piratenpartei auch eine Rolle spielen. Könnte es sein, dass dann auch mehr Leute die Piraten wählen. Also europaweit, wir treten ja nicht nur alleine an. Ja. Mhm. Und richtig dazu wollte ich eigentlich auch noch mal kommen, wie ist denn der Vorbereitungsstand der europäischen Piraten insgesamt? Also die französische Piratenpartei wird also bis zum 21. November die Liste fertig gewählt haben und der Termin in Frankreich ist wohl der 30. Januar 2014. Katalanen haben hier noch keinen Termin genannt. Die Griechen werden sich auf jeden Fall an der Wahl beteiligen. Also auch wenn sie eben, weil sie ja weniger Abgeordnete haben, also mehr Stimmen brauchen, um einen Sitz zu bekommen, und die werden sie wahrscheinlich nicht erreichen. Naja, ich sag ja eben. Aber ihre Liste vor, also nicht vor Dezember machen. Die Schweden sind in diesem Election-Prozess in the ongoing member meeting, also die machen ja immer diese online Parteitage, ja. Ja, was ja eigentlich und, an sich eine gute Idee ist. Ja, das ist aber, kann aber auch schwierig sein, ja. Mhm. Also jedenfalls unser schwedischer Delegierter, ja, wir haben ja da Delegierte bei diesen PPU-Meetings, der war jetzt auch sehr beschäftigt mit dem beginnenden Online-Parteitag in Schweden. Mhm. Also in 2 bis 3 Wochen. Also am 17. November soll das feststehen. Nicht, wobei es gab unterschiedliche Informationen aus Schweden, nicht? Also es gab auch den Vorschlag, sich überhaupt nicht mehr an der Europawahl zu beteiligen. Das scheint aber vom Tisch zu sein. Warum wollte man das nicht mehr? Das habe ich auch nicht, ich meine, das habe ich auch gehört und habe mich da doch etwas gewundert, weil eigentlich doch die Schweden nun schon mal im Europaparlament waren und eben deshalb auch dort wissen müssen, dass das vielleicht nicht so ganz unwichtig ist. Ja, aber das scheint unterschiedlich zu sein, wie eben die Rückkopplung zur Basis ist, oder sagen wir es mal so. Also das Problem, was wir ja schon als Abgeordnete hier in Berlin oder in Deutschland, in anderen Bundesländern haben, das ist natürlich auf europäischer Ebene noch größer, nicht? Man hat eben, man weiß eben nicht so genau, was die Abgeordneten da machen, ja. Und da scheint es auch zwischen den schwedischen Piraten und ihren Abgeordneten so Schwierigkeiten zu gehen. Und das ist, ich sage es auch gleich mal, so das, was ich eben an diesem schwedischen Modell, diesen Online-Meetings eben tatsächlich kritisiere, ist, dass es da, also dass ich da auch so eine mangelnde Kontinuität sehe, nicht? Also man hat eben auch in den vergangenen Treffen immer gesehen, Zurückhaltung der Schweden heißt aber nur, also sobald irgendein Thema in diesem Online-Parteitag aufgerufen ist, sagen die Schweden, sie können überhaupt nichts mehr über dieses Thema sagen. Also wir haben keine Meinung mehr zu diesem Thema, bis da irgendwas beschlossen worden ist. Nicht? Mhm. Und das kann auch missverständlich sein, vor allem weil eben dann es auch möglich ist, bei jedem Online-Parteitag wieder genau das Gegenteil von dem zu beschließen, was man beim letzten beschlossen hat. Ja gut, aber das ist ja ein Problem, was auch bei einem Nicht-Online-Parteitag droht. Selbstverständlich, aber also ich meine, wir haben, also das ist jetzt für eine, das ist jetzt solange eben die, sozusagen die Partei sich selbst genügt, ja, also solange sie nicht im Parlament vertreten ist, solange sie nicht gewählt ist, kann sie natürlich jedes halbe Jahr die Meinung ändern, nicht? Aber wir haben natürlich schon gesagt, gut, also wenigstens das beschlossene Wahlprogramm, also das bleibt ja eben bestehen, also wenn wir gewählt werden. Das gilt dann wenigstens für die gewählten Piraten. Also das ist natürlich auch wieder, das kann natürlich auch wieder ein bisschen starr sein, weil in manchen Fällen ist es ja auch sinnvoll, etwas zu ändern. Nicht, wenn man eben feststellt, nicht, die Situation hat sich grundlegend geändert, dann muss man darauf reagieren. Genau. Ja, also das ist ja nicht das Problem. Und natürlich jetzt bei den europäischen Abstimmungsprozessen ist das eben wirklich schwierig, weil da ja immer, es ja immer so ist, man trifft sich, dann hat man, also wir haben zwar dieses Delegiertenprinzip, das heißt, es gibt da jeweils internationale Koordinatoren in den einzelnen Parteien, die ja auch mit einem gewissen Mandat ausgestattet sind. Das Delegiertensystem widerspricht aber eigentlich so den Grundsätzen der Piraten, ja. Insofern muss natürlich alles, was jetzt hier beschlossen wird, muss natürlich noch einmal von den Mitgliederversammlungen oder je nachdem also abgestimmt werden, und das dauert dann mindestens immer so ein halbes Jahr, und wenn man dann feststellt, nach einem halben Jahr ist aber eine Position, auf die man sich geeinigt hat, wird von einer anderen Partei wieder in Frage gestellt, ja, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Naja, klar. Und insofern also entweder man versucht eben auch auf europäischer Ebene ein etwas flexibleres System zu installieren. Da kommen wir jetzt wieder, dann kommen wir zum Liquid-Streit. Ja. Den hatten wir schon beim letzten Mal. Lass uns mal erstmal vorne anfangen wieder, damit auch wirklich die Hörer, die jetzt nicht eingearbeitet sind, wissen, worum es geht. Also wir sprechen jetzt über die PPEU. Die Piratenpartei Europa. Darum ging es ja auch in Klamauterkast 123. Vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, was die PPEU ist. Ja, gut. Jetzt führst du mich zum Pfad zurück, ja? Ja. Wir sprachen, wir hatten das vorbereitet. Ja. Vorher schon die ganze Zeit diskutiert. Ich habe immer gesagt, spar dir das auf. Gerade gesagt, wir wollen. Spar dir das auf für nachher, weil mir der Alexander vorher schon alles erzählt hat. Und jetzt haben wir das Konzept und dann halten wir uns nicht dran. Nee, es ist schon, glaube ich, wichtig, das nochmal zu erläutern, weil halt, also erstmal wäre es jetzt blöd, wenn die Leute alle abschalten würden und nochmal erstmal 123 hören, bevor sie jetzt zu uns kommen. Mhm. Aber ich finde es halt wichtig, die Dinge auch zu klären, wenn sie auf dem Tisch liegen. Also PPEU müssen wir einfach erklären. Ja, naja gut, also das startet ja also mit der Prager Erklärung, also vom April 2012, wo es also ein Treffen der internationalen Piraten, also der PPI in Prag gab, und daraufhin sich eben europäische Piratenparteien darauf geeinigt haben, eben zwei Dinge zu tun. Also einmal die Gründung einer europäischen Piratenpartei nach dem Recht der Europäischen Union. Da gibt es so eine Richtlinie über europäische Parteien, vorzubereiten. Und zweitens eben sich Gedanken zu machen, ob es möglich ist, so gemeinsame Punkte für ein Wahlprogramm für die Europawahl in 2014 zu entwickeln. Und dafür gab es dann eine ganze Reihe von Treffen, die erst einmal so organisatorisch getrennt abwechselnd, so ein bisschen abwechselnd eben als Status Group, also die Gruppe, die die Satzung für die Europäische Piratenpartei ausarbeiten sollte, und Program Working Group, also die sich mit dem gemeinsamen Wahlprogramm beschäftigen sollte, stattgefunden haben. Im Grunde genommen waren es aber eigentlich immer die gleichen Personen, die an beiden Themen gearbeitet haben. Also diese Trennung war erst einmal quasi nur der Prager Erklärung geschuldet, und aber durchaus jetzt nicht so sinnlos, weil es dann tatsächlich so war, dass man für die Treffen dann auch eine bestimmte Agenda hatte und insofern dann Satzung und Programm nicht vermischt hat. Ja. Insofern die Status Group hat ja ihre Arbeit beendet, praktisch in Warschau. Und eben mit der Unterzeichnung der Gründungserklärung am 4. September in Luxemburg ist ja quasi die Arbeit an der Satzung erstmal abgeschlossen. Das heißt, es muss jetzt nur noch von allen europäischen Piratenparteien, die sich beteiligen möchten, die Satzung und das Manifest praktisch ratifiziert werden. Und dann wird eben dann im nächsten Jahr, vor der Europawahl, bis Ende April in Brüssel dann eine offizielle, noch einmal eine Gründungszeremonie mit Konstituierung der Piratenpartei Europäischen stattfinden. Ja. Und wir haben dann in Warschau, praktisch die Program Working Group hat sich etwas weniger getroffen, wenn man so will. Es gab ein großes Treffen in Rom in 2012 und eben vor der Europawahl in Kroatien, eben in Zagreb. Im Winter, und und dann haben wir eben in Warschau eben gesagt, ja, die Griechen wollten schon immer so ein Treffen ausrichten, nicht? Und dann haben wir eben gesagt, okay, Schweden haben so gesagt, achselzuckend, ja, warum nicht, machen wir eben dieses Treffen in Athen, um noch einmal uns mit diesem gemeinsamen Wahlprogramm zu beschäftigen. Ja, ja. Und jetzt gerade in Athen, ich meine, Athen ist ja sehr schön, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seid ihr ja alle aus Berlin angereist, ne? Ja, war eben ein bisschen witzig. Griechen, ja. Ich dachte, die seien auch in Deutschland. Beziehungsweise Österreich, ja. Sind eben der Antonius, den ich ja auch kenne, also auch perfekt Deutsch spricht, ja. Arbeitet ja eben auch nicht in Griechenland, ja, sondern eben, in Österreich beziehungsweise auch Deutschland, ja. Und die sind ja für dieses Treffen auch extra angereist, ja, nach Athen. Und jetzt der Johann, also der neue internationale Koordinator von Frankreich, gut, der ist aus Frankreich gekommen. Der Vertreter aus Tschechien, Mikuláš, studiert in Leipzig, der ist über Berlin geflogen. Die Muriel aus Katalonien, Barcelona, die eigentlich bei jedem Treffen dabei war, die arbeitet inzwischen in Berlin. Tja. Nach ihrem Studium hat sie eben, also das ist eigentlich jetzt, hat jetzt gar nicht so viel mit dieser Arbeitsimmigration zu tun, sondern dass sie eben eine Forschungsassistenzstelle gesucht hat und die hat man ihr eben in Berlin anbieten können und nicht in Spanien. Und gut, ja, stimmt, ich habe den zweiten Spanier, also aus Barcelona, John, vergessen, der ist tatsächlich aus Barcelona angereist. Gut, wir hatten ja noch die Deutschen, also Jens Stomber, der auch Delegierter war, und unseren internationalen Koordinator Gregory Engels, der darf natürlich nicht fehlen. Die sind dann tatsächlich auch aus Deutschland, also Frankfurt bzw. München angereist. Und ja, vielleicht noch zu erwähnen von der Europa-Arbeitsgruppe aus Berlin-Pankow, also arbeitet in der AG Europa, die Mia Utz, hat tatsächlich an diesem Treffen auch mal teilgenommen. Die ist auch aus Berlin angereist. Ja, also man sieht schon. War dann, achso, und der hatte ich jetzt kurz übersprungen. Das war ja eigentlich der besondere Gag, weil aus Schweden ist ein neuer Delegierter gekommen, der wahrscheinlich auch einen kürzeren Anreiseweg hatte, weil er studiert auch in Leipzig und er ist auch über Berlin angereist. Insofern, ich kannte den nicht, aber insofern saßen dann also in diesem Flieger von Berlin-Schönefeld um 6.20 Uhr, also wo ich also nie fliegen würde, auch noch mit EasyJet, nicht? Lauter Piraten. Genau, saßen lauter Piraten, die eben zu dieser Konferenz angereist sind. Ja, ja, das ist doch. Ja. Gut, also ihr habt euch da getroffen und was ist da nun, was hat da nun stattgefunden? Ja, ich hatte gerade gesagt, ich von hinten angefangen. Jetzt ist, genau. Muss ich hier wieder meinen. Du wolltest von hinten. Genau, aufzäumen. Von hinten aufzäumen. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, weil wir eben nach Ende des offiziellen Treffens eben uns dann am Abend noch treffen konnten, nicht, weil eben wegen dieser Flugproblematik, ich musste ja auch Montag Vormittag zurückfliegen, bin dann auch wieder mit einigen Piraten Montag Vormittag zurückgeflogen, weil es eben Sonntagabend überhaupt keinen Flug nach Berlin gibt und auch nach Westdeutschland scheint es schwierig zu sein, sodass es eigentlich zum allerersten Mal der Fall war, dass auch am Abend alle Delegierten noch anwesend waren. Also wir hätten eine Abendsession machen können, weil das aber nicht angekündigt war, haben wir eben einige Dinge dann noch so inoffiziell besprochen. Und eine dieser Fragen, zu der wir dann also auch bei dem offiziellen Programmtreffen nicht gekommen sind, war ja die Frage, ob wir als Piraten für die Europawahl eben auch einen Kandidaten für den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin benennen sollten. Nicht? Ja, sollen wir das tun? Ich meine, die Piraten werden doch nur ein ganz Teil einer Gruppe da im Europaparlament sein und nicht mal eine eigene Fraktion haben. Da ist halt die Frage, ob man sowas machen soll. Ja gut, ich meine, das weiß man nicht. Also ich würde da jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Nicht? Man sollte die Listen noch immer lang genug machen. Da haben wir eben so unsere Erfahrung. Ja, aber so unsere Erfahrung. Das ist schon richtig. Insofern, ich denke einfach, es hat was Charmantes. Also auch wenn natürlich der Martin Schulz von der SPD, ja, also jetziger Parlamentspräsident, nicht, ja, also vor Jahren schon ausgezogen ist und gesagt hat, wir müssen durch den Vertrag von Lissabon dann für dieses Parlament diese Möglichkeit besteht, ja, sollen alle eben einen europäischen Kandidaten oder eine europäische Kandidatin benennen. Dass er damit sich selber meint, da habe ich mir schon fast gedacht. Ja, er wird ja dann benannt. Ja, gut. Aber die Grünen zum Beispiel, nicht, die machen ja jetzt den Piraten wieder mal was vor oder nach oder wie auch immer man das nennen sollte. Das heißt, die machen gerade Primaries, europäische Primaries, wo alle Mitglieder der Grünen, also der europäischen Grünen Parteien, ja, die Möglichkeit haben, so einen Spitzenkandidat zu benennen. Und ja, da haben wir ja, sind ja eben vor allem, also da gibt es ja wieder die Quote, nicht? Das heißt, da sind im Moment einige Frauen und Männer aus verschiedenen europäischen Ländern vorgeschlagen, aber also wenn jetzt die Online-Abstimmung, die sie initiieren, jetzt ergibt, es werden zwei Männer an die Spitze gewählt, dann gilt das nicht. Dann muss eben also die Frau mit den meisten Stimmen an die Spitze, nicht. Allerdings, wenn zwei Frauen an die Spitze gewählt werden, dann bleiben die auch an der Spitze. Mhm. Also mangelnder Minderheitenschutz für Männer. Ja. Aber gut, also kann man natürlich interessant finden, solche Primaries. Allerdings, also auch die Grünen sind ein bisschen klein als Fraktion, um also ein Parlament, um tatsächlich den Kommissionspräsidenten stellen zu können. Und es wäre eigentlich ganz schön, wenn man, also aus meiner Sicht, vielleicht einen ja etwas prominenteren Politikerin oder Politiker eben gewinnen könnte, der in irgendeiner Weise so die piratischen Werte vertritt und auch bereit wäre, sich von den Piraten als Spitzenkandidatin oder Kandidat eben praktisch nominieren zu lassen. Ja, und du hattest ja schon einen Namen im Vorgespräch genannt. Ach so, naja, dann habe ich nicht genannt, sondern ich habe dann, also mir persönlich ist tatsächlich niemand eingefallen. Gregory Engels hat Vivian Reding ins Gespräch gebracht, ja. Also die ich persönlich nicht leiden kann, aber also ich habe jetzt auch schon von anderen Piraten gehört, dass sie so ihren Einsatz für Bürgerrechte und so, macht ja auch Verbraucherschutz, jetzt also ganz beeindruckend fanden. Und dann kamen eben von französischer Seite einige Vorschläge und da hat mir eben tatsächlich der Vorschlag Eva Joly relativ eingeleuchtet. Ja, wer ist Eva Joly? Ja, kennt die keiner. Ich werde sie verlinken, aber es wäre schon gut, wenn du das kurz hier erzählst. Also das ist, ich habe ja die Wikipedia hier vor mir. Also ich habe ja ein schlechtes Namensgedächtnis. Ja, ja. Ja. Das wissen wir inzwischen, deshalb ist es ganz gut. Eva Joly, geboren als Kro-Eva Farsi in Oslo, ist eine Juristin und Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie erlangte vor allem in Frankreich und Norwegen, aber auch international den Ruf einer gnadenlosen und unbestechlichen Kämpferin gegen die Korruption. Was wäre denn besser geeignet für Piraten? Die gebürtige Norwegerin kam im Alter von 18 Jahren als Au-pair nach Paris. Dort heiratete sie den Sohn ihrer Gastfamilie. Und bei der Europawahl 2009 wurde sie als französische Abgeordnete gewählt für die Grünen. Sie war Kandidatin des französischen Grünen-Bündnisses. Im Europäischen Parlament wurde sie Vorsitzende des Ausschusses für Entwicklung. Ja, aber wir brauchen jetzt nicht die Wikipedia vorzulesen, auch wenn das ein schöner Service ist für die Leute, die jetzt unterwegs sind. Aber was macht die Eva Joly für Deutschland so interessant? Sie war die französische Untersuchungsrichterin, die den Elf-Aquitaine-Skandal aufgeklärt hat. Ja. Aha. Gegen, wo in die ja, also die Treuhand, also vielleicht erinnern sich einige noch, es gab da mal so eine Treuhand, ja, und einige Politiker auch der Union verwickelt waren, ja, die eben, also die Elf Aquitaine hat eben die Minol-Tankstellenketten, also auf relativ unsaubere Weise dann erworben. Nachdem dieser Bestechungsskandal eben, also dieser Korruptionsskandal eben von Joly untersucht worden war, bekannt worden war, es gab Versuche, sie mundtot zu machen. Vielleicht erinnern sich einige noch. Wurden auch einige Leute also tatsächlich ins Gefängnis geschickt. Ja, das ist ja mal gut. Dass da auch Leute zur Rechenschaft gezogen wurden. So, ja, also die ist vorgeschlagen worden und gut, das ist aber jetzt so ein Detail und eigentlich auch eins, was jetzt nicht so wichtig ist, weil sie wahrscheinlich eh nicht zum Zuge kommt, selbst wenn sie sich aufstellen lässt. Ja, also ich möchte aber, also vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, das auch nochmal erwähnen, dass man natürlich auch noch so Vorschläge gebrauchen könnte, ja. Also inwieweit das dann tatsächlich realisiert wird, also wie man so einen Kandidaten nominieren könnte, das könnte ja dann frühestens auch im März nächsten Jahres passieren, also auch im Zusammenhang mit dem Programm muss noch diskutiert werden, aber ich halte das für eine charmante Idee zu sagen, Piraten suchen sich so eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidaten, der oder die natürlich dann gefragt werden muss. Also ich habe den Namen jetzt erwähnt. Ich weiß nicht, ob dann irgendwo schon die Telefone klingeln. Ja, also natürlich weiß sie nichts von ihrem Glück und wird das wahrscheinlich auch ablehnen oder wie auch immer. Ja. Aber tatsächlich Voraussetzung ist natürlich, dass man eben so eine Person findet, die für die Piraten eben akzeptabel ist und die dann eben auch da so sich dann eben auch quasi so aufstellen lässt. Ja, genau. Ja, nee, finde ich schon, Frau Jolie ist ja auch international unterwegs. Ja, du hast sie jetzt für eine französische Richterin gehalten, aber sie ist bestenfalls Belgierin, also ursprünglich ja Norwegerin. Deshalb wundert mich, dass jetzt so ein bisschen wieder Frankreich ins Spiel kommt. Und Viviane Reding ist Luxemburgerin. Deshalb, warum du die so englisch ausgesprochen hast, weiß ich nicht. Aber es ist interessant, weil man eben sieht, dass diese Leute derart im internationalen Parkett unterwegs sind, dass man sie gar nicht mehr so richtig einer Nation zuordnen kann. Finde ich eigentlich gut. Denn da wollen wir eigentlich hin, dass diese Nationalstaaten nicht mehr so eine große Rolle spielen. Fände ich ja auch gut, wenn die deutschen Piraten vielleicht einen Luxemburger oder so aufstellen würden, auch oder einen Franzosen. Ja, waren einfach, oder von mir aus einen Griechen. Ja, das machen ja die Linken schon, nicht? Ja gut, aber das stünde auch den Piraten gut an, einfach um zu dokumentieren, dass die Piraten hier schon eine eher europäische Bewegung sind. Na gut, aber die Linken haben ja nun in Griechenland eine ausgewiesene Schwesterpartei, die gegen die Troika auftritt und das ist natürlich ein geschickter Schachzug, dann den griechischen Vorsitzenden auch noch gleich als Kommissionspräsidenten zu nominieren. Ja, gut, aber kommen wir zurück zu Athen. Also jetzt gerade in Athen, wenn man jetzt zurückblickt, wo steht der PPEU-Prozess, um das mal so zu nennen? Das ist ja auch so ein neudeutsches Wort, Prozess. Also wie sind da die Abläufe, ja, was hat es nun auf sich mit der Europäischen Piratenpartei zu diesem Zeitpunkt? Also Also das Gute ist, dass wir eben im Diskussionsprozess sind und bleiben und es nehmen ja auch eine Reihe von Piratenparteien an diesem Treffen teil. Ich habe die Teilnehmer, die vor Ort waren, ja schon genannt. Es gab natürlich auch noch Teilnehmer, die über Mumble da waren, also vor allem unsere belgischen Freunde hatten ja, jetzt nicht die Zeit, so weit zu fahren nach Athen. Mhm. Haben vielleicht auch kein Flugzeug bekommen. Also die haben dann über Mumble teilgenommen. Mhm. Ja, ein bisschen, und nicht zu vergessen, Jack Alnut, also von den Briten, war auch über Mumble dabei. Also etwas schade ist, dass wir aus den Niederlanden etwas Funkstille haben seit einiger Zeit, weil da ja der internationale Koordinator seine Stelle zur Verfügung gestellt hat. Und aber die, wir sind ja auch mit denen nach wie vor in Kontakt und die bleiben auch dabei. Ja, wir haben dann, es gab ja also vorher die Möglichkeit, Programmvorschläge einzureichen, nicht natürlich die umfangreichsten, kam natürlich aus Deutschland. Wir haben ja so ein umfangreiches Programm. Ja. Mhm. Und das ist eben auch ganz gut, weil also die anderen europäischen Piratenparteien, also wie jetzt zum Beispiel die Tschechen, die ja auch in diesem Fall vor Ort teilgenommen haben, ja auch gerade in so einer Phase sind, wo sie ein Programm gestalten, also so die Kernthemen erweitern, ja. Und insofern ist es eben eine ganz große Chance, also über diese europäischen Treffen auch tatsächlich so die Programmentwicklung der europäischen Piraten so zu koordinieren. Also sieht eben, wo etwas Gemeinsames ist, soll man auch möglichst gemeinsame Positionen haben, nicht? Also man sieht aber auch, wo dann die Schranken sind, also was dann eben aus verschiedenen Gründen nicht in allen europäischen Piratenparteien geht, das soll man aber auch wissen. Ja, und das erfährt man natürlich nur, wenn man darüber redet. Sonst wundert man sich vielleicht irgendwann mal, wenn man auf Piraten aus anderen europäischen Ländern trifft. Ja. Ja, und ich gehe mal kurz durch, weil es wurde also praktisch beschlossen, dass man eine bestimmte Reihenfolge macht, die sich mehr an den Kernthemen orientiert. Das heißt, also den ersten Punkt, den wir behandelt haben, ist das Copyright. Und da ist im Prinzip ja auch schon einiges im Manifest zu lesen. Und das wurde hier eben noch etwas ausführlicher ausformuliert. Es wird da noch eine Änderung der tschechischen Piraten geben, also ein Amendment, und es gibt ein also es gibt eben einen Änderungsvorschlag der englischen Piraten, was eben also im allgemeinen DRM angeht. Also ich kann das mal kurz vorlesen, falls mein Englisch allgemein verständlich ist. Ja. We believe the public needs to be protected from products that can be remotely turned off by the manufacturer. Products that phone home and would therefore stop working if the manufacturer went bankrupt, or products that are region coded. We will require that any product sold in the European Union that includes a DRM mechanism is stored without a DRM in escrow against a time where access to DRM versions is no longer possible. Also ist eigentlich, finde ich, ein sehr vernünftiger Vorschlag. Da gab es Vorbehalte von den Schweden. Ja, das ist auch ganz interessant, nicht? Weil das ist in der Tat interessant. die eben gesagt haben, ja, sind auch gerade wieder in einer Online-Partei da in der Abstimmung, und es kann ja auch sinnvoll sein, irgendwie die DRM zu benutzen in diesen oder anderen Fällen. Also fand ich jetzt auch also nicht so schön. Weil ich also bislang eigentlich auch immer der Meinung war, das sei so absolutes Kernthema, dass Piraten sowas ablehnen. Ich glaube aber, dass also wird dann gut, Procedure, das habe ich vorhin gesagt, also die endgültige Fassung dieses gemeinsamen Programms wird am 17., also in einer Woche im Mumble stattfinden. Bis dahin können eben noch diese angekündigten oder auch nicht angekündigten Änderungsvorschläge eingereicht werden. und werden dann eben entsprechend auch abgestimmt. Und es ist ein bisschen auch ein bisschen blöde. Wir haben uns tatsächlich auf ein Konsensprinzip geeinigt. Ja, das war auch am Anfang etwas unklar, was soll man eigentlich? Sollen wir mehrheitlich was abstimmen oder nicht? Und nur es war dann eben klar, dass wenn wir etwas haben, wo drauf steht, gemeinsames Wahlprogramm, dann müssen alle zustimmen. Ja, also es gibt im Moment keinen Mechanismus, dass wir irgendwie, also wir haben ja die PPU noch nicht gegründet, da gibt's ja, haben wir ja auch Mehrheitsprinzipien im Council festgestellt, allerdings nicht unbedingt in Programmangelegenheiten, ja. Mhm. Das war ja immer die Diskussion, nicht, dass eben auch das Council nicht über, also nicht über Inhalte so befinden kann. Und dieses Konsensprinzip, wenn also ein einziges Veto quasi alles kippen kann, das ist also derartig nervenaufreibend, aber ja. Es ist die europäische Realität, es ist die Realität im internationalen Recht. Also in, ja, und da muss man dann eben durch. Dann muss man eben sagen, okay, also was wollen wir jetzt, ist uns jetzt etwas so wichtig, dass wir etwas haben wollen, nicht? Oder wollen wir alles und kriegen nichts? Nicht? Hm. Insofern aber Copyright doch relativ unproblematisch. Sehr langer Text über Patente. Da hat Tschechien auch noch eine Erweiterung on removing the redundancies angekündigt. Ja, und das weiß ich jetzt gar nicht. Der letzte Satz hier wurde gestrichen, wie strive for abolishment of software and life forms. Patents. Das war auch wieder so eine Geschichte mit den Schweden. Wir hatten ja im Manifest dann eben also Patente auf Lebensform rausgestrichen auf Schwedisch, weil die schwedische Online-Versammlung wohl gerade irgendwie dafür gestimmt hat, dass man auch Patente auf Lebensform zulassen sollte, ja. Interessanterweise wusste jetzt der Antonius, Anton aus Schweden, eigentlich gar nichts davon und sagte, also seiner Kenntnis nach lehnen die schwedischen Piraten nach wie vor auch Patente auf Lebensformen ab. Mhm. Also ist trotzdem ein Punkt, der hier offensichtlich auch nochmal geklärt werden soll am 17. Und dann haben wir also den Punkt, den ich ja vorhin erwähnt hatte, dass selbstverständlich die Handelsabkommen, ja, also hauptsächlich, und das gibt ja eine Reihe von Handelsabkommen, ja, die eben wichtig sind für uns, eben auf europäischer Ebene verhandelt werden. Da gab es eben auch eine lange Diskussion darüber, inwieweit wir uns zur Handelspolitik generell äußern sollten. Also da haben auch Schweden oder andere gesagt, ja, aber wir sind doch eigentlich gegen Globalisierung oder wir sind dafür, dass Handel eben von den Nationalstaaten betrieben wird. Und mich auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, naja, also das entspricht aber nicht ganz der Realität. Nicht? Wir können natürlich sagen, wir lösen die EU auch wieder auf und jeder handelt für sich. Das will aber tatsächlich auch keiner, ja. Also da das gleich mal auch richtig zu stellen. Aber wir haben uns dann eben auch geeinigt, dass wir auf jeden Fall also zum Copyright und zu den Patenten eben das TRIPS-Abkommen erwähnen. Lest das auch mal kurz vor. Ja. We pirates strive for a revision of the TRIPS agreement in favor of reducing exclusive rights on immaterial goods, especially in patent and copyright regulations, in accordance with our programmatic goals. The same shall apply to other trade agreements which include similar or even more far-reaching regulations on patents and copyright, TRIPS plus. We will only give our consent to new trade agreements if they do not contain regulations about immaterial goods, which are contrary to our convictions on the matter. Also finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der auch im Konsensverfahren beschlossen werden konnte. Mhm. Ja gut, dann kommt der wichtige Punkt, den hattest du schon erwähnt, Net Neutrality. Da gab es prinzipiell keine großen Kontroversen. Ich lese hier auch nur, more amendments are possible here to fix the free legally binding digital signatures and email encryption for everyone and legal guarantee for anonymous, pseudonymous and autonomous access to network services. Aha. Da gar richtig gab es eben auch eine Diskussion, wie weit man eben also diese also E-Mail-Verschlüsselung von die eben von offiziellen Stellen, also wie eben also die also den also lesbaren Personalausweis mit Identifizierungsfunktion, nicht also EID, wie wir es in Deutschland haben oder entwickeln. Das wurde also sehr kontrovers diskutiert, ob das etwas wäre, was Piraten durchaus auch unterstützen könnten. Ja. Ist auch sicherlich nicht einfach, die Diskussion. Das heißt, ich kann mir vorstellen, die wird auch hier in Deutschland zu bestimmten Kontroversen führen. Ich kann mich da so an Anton Bochum erinnern. Ja. Mhm. Ja, dann kommt Protection of Privacy, Civil Rights, Data Protection and Surveillance Policy, ja, da wurde auch viel gekürzt. Ich glaube, also da besteht auch auf europäischer Ebene noch relativ großer Diskussionsbedarf. Ich meine, die wichtigsten Punkte haben wir ja im Manifest, ja. Also aus dem Zitat aus dem Manifest: The privacy of the individual should be valued at all times and protected from being exploited by public and economic actors. Allerdings, wie weit und wie wichtig das ist, ist tatsächlich wieder, wird sehr unterschiedlich gesehen. Das kennen wir ja. Also, Deutschland hat aus historischen Gründen einen sehr weitgehenden Datenschutz, weil man eben die Erfahrung mit der Nazi-Zeit hatte und weiß, wie wie schlimm das sein kann, wenn zum Beispiel bei der Polizei so Listen über Homosexuelle geführt werden, die dann den falschen Leuten in die Hände fallen, die dann gleich die Tür einschlagen und die Leute erschlagen. Gut, über Religionszugehörigkeit das Ähnliche. Ja, das heißt, hier ist man einfach sensibilisiert, während eben, also in Schweden, tatsächlich seit 150 Jahren eben da absolute Transparenz herrscht. Man kann im Internet nachschauen, was ein Nachbar so das letzte Jahr versteuert hat, nicht? Einige sagen, das sei eine Einladung für Diebesbanden. Ist auch sehr umstritten und da sind dann eigentlich die schwedischen Piraten auch mehr dafür, so etwas wie also Datenschutz auch in Schweden wieder einzuführen. Aber insgesamt zwischen diesen beiden Positionen gibt es da sehr viele Ansichten. Insofern wundert es auch nicht, dass es schwierig ist, hier einen allgemeinen Text zusammenzubringen. Aber deswegen habe ich nochmal, also das, was wir im Manifest ja schon beschlossen haben, gesagt, tatsächlich ist das für Piraten eben sehr wichtig, dass eben, also Protection of Privacy, dass es eben einen hohen Datenschutz gibt. Mhm. Ja. Gut, also dann haben wir ja jetzt doch sehr viele Punkte abgearbeitet schon. Ja. Programmatische Arbeit, gut, da waren wir jetzt. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Achso, du bist nicht ganz fertig? Ich scrolle gerade hier. Also wir haben auch ein Pad, wo die Sachen, die nicht kontrovers waren, rein sind. Das werde ich also aber nicht so ausführlich durchgehen. Also hier, es ging erstmal weiter mit Citizen Participation and Open Government. Da gab es also gab es tatsächlich Kontroversen, inwieweit also europaweite Referenten durchgeführt werden sollen. Da haben die Schweden gebremst. Schweden add an amendment explaining why we want a treaty contain social policy. By using a referendum, we want to clarify that the treaty must be clear and readable by the citizens. Also der Abschnitt ist sehr stark zusammengekürzt worden. Aber wir haben in jedem Falle, also ich lese mal den letzten Absatz, changes in European Union primary legislation may only come into effect if a majority of EU citizens approve a simultaneous vote across the European Union besides the current requirements of agreement on the governmental level. The EU executive must see that these votes can be conducted even on short notice. Aber gut, also letztlich so ein grundsätzlicher Konsens. Ja, dann hatte ich vorhin schon erwähnt, International Trade Policy, sind viele wichtige, sehr stark zusammengestrichen worden. Es gab also auf der Mailingliste auch Hinweise, naja, dass man vielleicht das, also hier schon vielleicht das, den Abschnitt ganz streichen könnte, wenn man also im Prinzip dazu nicht wichtige Sachen sagt. Das muss dann auch noch am 17. diskutiert werden. Wir haben Open Access und Open Data, das ist konform zum Manifesto. Wir haben Transparency, da kommt noch auch noch ein Änderungsvorschlag von den Tschechen. Da gab es also generell auch von den Schweden immer den Hinweis, ja, das ist alles zu detailliert, weil wir haben aus dem deutschen Programm ja auch schon die ganzen öffentlichen Ausschreibungen mit reingenommen. Ja. Das ist eigentlich sehr erstaunlich, stark, dass alles sehr stark ist, alles wieder sehr stark zusammengestrichen worden. Dass die Schweden da so einen Einzelgängerkurs haben. Ja, weil die haben eben ihre Online. Partei. Ich weiß nicht, was die da abstimmen, aber die stimmen da regelmäßig irgendwas ab und das ist und die da muss ich ja nochmal unbedingt einen Podcast drüber machen, weil ich mich ja auch frage, ob die da geheim abstimmen oder so. Das ist ja auch alles ein bisschen. Naja, aber sie stimmen, also muss da registriert sein und Mitglied sein. Ja, also ich habe ja jetzt Anton konnte ich immerhin über die Schulter schucken, wenn er da gestimmt hat. Mhm. Also das ist eben jetzt auch so ein System, also sie nutzen ja nicht Liquid Feedback, aber ja. Eben auch so ein ähnliches System. Ja gut, also Lime-Survey ist zum Beispiel eins, wo man geheim abstimmen kann, aber es ist ja erstmal kein richtiges Abstimmungstool, was ein Umfragetool ist. Und zweitens ist eben auch die Frage, ob es da nicht hinterher irgendwelche Sockenpuppen gibt. Das ist halt immer. Naja, gut. Ja, es sind viele Themen, ja. Ja, es sind viele Themen. Dann bitte sag das nächste Thema. Ich muss leider meinen Computer jetzt doch ans Netz anschließen, weil der Akkustand nicht reicht. Okay. Aber du kannst ja das nächste Thema kurz erläutern. Ja. Free Software und Libre Culture ist im Prinzip das, was im Manifest steht. Ein sehr stark zusammengekürzter Paragraph über Energiepolitik, Energy Policy, muss man eben auch überlegen, ob man da noch ein bisschen mehr reinkriegt, weil selbstverständlich europaweite Ablehnung von Atomenergie ist ja nicht konsensfähig bei den Piraten. Dann haben wir eine Präambel, die also relativ großen Konsens gestoßen ist, und natürlich das deutsche Special Other Provisions Abolishing Daylight Saving Time. Ja, wo im Grunde genommen, das hat von den anderen keiner auf dem Schirm gehabt. Nicht, wir wollten dann irgendwie wissenschaftliche Belege, warum das nichts bringt. Und ja, wenn sie die überzeugen, dann sind sie auch dafür. Ja. Aha. Gut. Ich finde, also wenn du jetzt weiter das ganze Programm da verliest, wird es vielleicht für die Hörer doch zu langweilig. Hast du nicht noch irgendwas, wo es Kontroversen gab? Ja, also ich bin ja jetzt am Ende. Ach, tatsächlich, jetzt habe ich das Konsensprogramms, nicht? Und da fehlte jetzt der Paragraph Flüchtlingspolitik, ja. Mhm. Da war interessant, dass also die Schweden hatten eben schon auf der Mailingliste eben lange Artikel rumgestrichen, wo also erstmal alles durchgestrichen war, nicht, und wo wir gesagt haben, na gut, das kann ja heiter werden, nicht, dann bleibt also von den ganzen Programmvorschlägen gar nichts übrig. Also interessanterweise waren die Schweden dann insgesamt relativ kooperativ. Ja. Allerdings, auf die Flüchtlingspolitik, haben die Schweden ja gesagt, das ist wichtig. Es ist, also ich meine, das ist auch klar, die Schweden haben eine relativ fortschrittliche oder moderne Flüchtlingspolitik, ja. Allerdings die Forderung, Auflösung von Frontex, ging ihnen offensichtlich auch zu weit. Darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Aber die Tschechen haben nur noch geschrien, also auch im Chat, es waren ja noch andere Tschechen remote dabei. Also sie möchten das Wort Flüchtlingspolitik noch nicht mal in einem gemeinsamen Programm erwähnt haben. Mhm. Das liegt offensichtlich an einer absoluten Xenophobie in Tschechien, ja. Mhm. Also da wird tatsächlich Werbung gemacht, wollt ihr so enden wie in Deutschland, nicht die Hälfte eurer Städte mit Moscheen. Was so völlig irrational ist, ja, auch mit Flüchtlingspolitik nichts zu tun hat, nicht, weil wir wissen ja alle, dass quasi so, also wie es zu der türkischen Bevölkerung in Deutschland gekommen ist, das hat mit Flüchtlingen nicht das Geringste zu tun. Naja. Und ich meine, ich habe dann, oder wir haben dann eben auch bei den Tschechen appelliert an das Manifest, nicht? Und ich hatte das ja vorhin schon gesagt, Menschenrechte, und dann sind sie nochmal in sich gegangen, und es kam jetzt eben, das wird dann am 17. gesagt, dann folgender Vorschlag von den Tschechen, der wahrscheinlich auch konsensfähig ist. Pirates Purpose, a fundamental reform of the EU policy on refugees and asylum. Mm-hmm. The European approach must be based on the acknowledgement of human rights and fully respect the Geneva Convention on Refugees and the UN Convention on the Rights of the Child. All member states should be equally willing to accept refugees and asylum seekers according to their financial capacity. No individual member state should be left alone with the financial, logistic and administrative burden. European solidarity is called for instead. EU neighborhood policy and EU development policy should be geared towards lasting improvement of living conditions and focus on the promotion of human rights in all partner countries and regions. We denounce all tendencies to create a repressive apparatus of survey and control in Europe. Mhm. Finde ich erstmal, also soweit, es ist zum großen Teil auch der ursprüngliche Vorschlag. Ich habe jetzt diese Änderung vorgelesen, finde ich eben auch einen akzeptablen Beitrag in einem gemeinsamen Programm. Ja. Es ist natürlich, wie gesagt, wenn man natürlich jetzt Purist ist, dann sieht man ja schon. Also es ist das, was die Tschechen ja auch gesagt haben, sie wollen, also es ist zum Teil eben auch Lippenbekenntnis, nicht, wenn man sich auf Genfer Abkommen, Genfer Konvention und UN-Konvention eben beruft, nicht? Das ist alles, ist uns natürlich alles ein bisschen wenig, ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall thematisiert, dass es ein Problem ist. Und ich finde, das ist etwas, was man als, also was man eben auch im Wahlkampf herausstellen soll, dass sich die Piraten da im Europäischen Parlament dafür einsetzen, dass da etwas passiert. Und das ist ja eigentlich das, wozu das gemeinsame Programm dient, nicht? Weil das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, es mag jetzt sehr, sehr schön klingen für alle, ja, also wir machen gemeinsam einen Diskussionsprozess, wir entwickeln unsere Position gemeinsam und dann gibt es irgendwelche Bruchstellen, ja, aber es ist schön, wenn die jetzt schon zutage kommen und wenn man dann schon drüber diskutiert, was man denn im Parlament gemeinsam macht, weil genau. Dann sitzen ja nicht nur deutsche Piraten, wenn überhaupt, ja, sitzen da ja vielleicht auch Tschechen, da sitzen ja auch vielleicht Piraten aus anderen Parteien dann zusammen im Europäischen Parlament und die müssen ja dann diese Diskussion auch führen. Ja. Ja, und eben vielleicht noch etwas, da bin ich jetzt drüber gesprungen, hatte ich ja vorhin erwähnt, nicht, was wir rausgestrichen haben, ist die bahnbrechende Forderung, dass alle Staatsbürger, Unionsbürger eben aktives und passives Wahlrecht auf allen Ebenen der Europäischen Union erhalten sollen. Und gut, das, also wir haben es ja im Moment schon, also dass EU-Bürger bei den regionalen Parlamenten mitwählen dürfen, da ist ja schon was da. Es scheint also jetzt im piratischen Sinn, wir wollen visionär sein, ja, vollkommen richtig, das für alle zu fordern. Und nun, ich vorhin schon gefragt, gab es natürlich ein Veto? Ja, das ist natürlich dann von unseren französischen Freunden, ja, nicht, die ja, ja so auch gelächelt haben und gesagt haben, das haben sie diskutiert und das geht in Frankreich nicht. Mhm. Also, wieso geht das in Frankreich nicht? Naja, dann könnte ja auch ein Nicht-Franzose Kandidat werden für den europäischen Staatspräsidenten. Dann sage ich, naja, wo ist da die Schwierigkeit? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Franzosen einen Nicht-Franzosen zum französischen Staatspräsidenten wählen. Da meinen die Franzosen, nein, allein die Kandidatur schon sei eine Provokation. Ja, das ist halt in Frankreich schwierig. Also die Grande Nation möchte da eben doch sozusagen unter sich bleiben. Obwohl ich das irgendwie, weiß ich nicht, also richtig nachvollziehen kann man es nicht. Denn ich meine, wir haben das bei den Europawahlen ja auch schon gehabt, dass eben auch Ausländer in Frankreich kandidiert haben und in Deutschland. Und nur wenn es um den Staatspräsidenten geht, dass man da jetzt dann so extra vorsichtig ist, ja, wirklich schwer zu sagen, was da ist. Naja gut, also wir haben es ja auch in anderen Fragen, gut, ich bin es zwar eben durchgegangen, aber also es war wirklich also eine sehr lange und anstrengende Diskussion, ja, also von morgens bis abends. Also das richtige, der richtige Athen-Besuch mit anstrengenden politischen Diskussionen und dann auch noch alles auf Englisch. Ja. Klar. Also das Schöne ist, also in Athen kann man sich sehr gut orientieren, weil man sieht von überall die Akropolis, ja. Aber das ist doch das Einzige, was ich dann von der Akropolis gesehen habe. War trotzdem sehr schön. Und also speziell, wenn es eben um die nationalen Interessen geht, nicht? Also wir hatten da so lange Diskussionen darüber, also wie die Piraten jetzt die Europäische Union sehen. Und ich glaube, diese Diskussion haben wir durchaus auch in Deutschland. Nicht? Und ich meine, also ich als ja, alter Europäer, ja auch alter junger europäischer Föderalist, ja. War hier in Berlin ja auch mal Landesvorsitzender. Und also für mich sind natürlich die Nationalstaaten so eine aussterbende Form, ja, um das mal so zu sagen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass da einige Piraten auch Schwierigkeiten mit haben und sagen, ja, aber ja, wir wären doch noch legitimiert von den Nationalstaaten, also auch die Rolle, die das Verfassungsgericht, eben das deutsche Bundesverfassungsgericht spielt, nicht, ist ja auch die Legitimation der deutschen Verfassung, ja, und wir haben das ja bei Fiskalpakt und so gesehen, dass es da auch bestimmte Grenzen gibt, wann kann man eben also Rechte, also vom Deutschen Bundestag auf das Europäische Parlament oder europäische Ebene referieren, das sind tatsächlich alles ganz ernsthafte Fragen, die man sich stellen muss. Also solange die Nationalstaaten bestehen, haben sie natürlich auch, also sind sie natürlich auch die einzigen, die den ganzen Prozess legitimieren können, nicht? Mhm. Weil das ist ja, also wie gesagt, das Völkerrecht, nicht, das klingt immer so schön, das ist aber ist ja kein wirkliches Recht, das ist das Recht der Völker. Also dadurch, dass die Völker sich eben gegenseitig anerkennen, nicht, und mehr auch nicht, ja. Und alles, was man neu supranational etablieren will, das bedarf eben noch einer zusätzlichen Legitimation. Ich meine, die wollen wir ja auch durch das Europäische Parlament schaffen, durch eine europäische Verfassung schaffen. Wird allein schon der, also sozusagen unsere Forderung, nicht, also eine europäische Verfassung vielleicht mal in Angriff zu nehmen, stößt auch bei den anderen Piratenparteien auf ein bisschen Skepsis. Aber sei es wie es sei, ich das ja vorhin gesagt, vielleicht mögen ja irgendwann mal die Nationalstaaten verschwinden, aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, nicht. Ich bin ganz sicher, der französische Nationalstaat wird als allerletztes verschwinden. Ja, da ist was dran. Ja. Na, die Deutschen werden sich auch schwer tun. Das darf man nicht unterschätzen. Also ist in Deutschland schon eine sehr starke Identifikation mit dem Staat. Das ist nicht jedem so klar, aber ich merke das vor allen Dingen immer daran, beschäftige mich ja auch so ein bisschen dann mit den Vorgängen in romanischsprachigen Ländern. Und da geht ja jetzt auch einiges ab in Katalonien, nicht in Katalonien, Valencia ist ja gerade der regionale Fernsehsender geschlossen worden. Das sagt man, ach ja, ist ja nur regional. Aber es hat schon einen gewissen Stellenwert, darüber wird hier nicht berichtet, das finde ich aufwendig. Es wird überhaupt sehr wenig über Spanien berichtet, obwohl das da gerade so richtig so ein Pulverfass ist. Sehen wir auch in der Piratenpartei mit den Katalanen und Spaniern und so. Also das ist da wirklich ein Pulverfass und wird kaum berichtet. Und neulich ist berichtet worden, tatsächlich zum Nationalfeiertag, zum Spanischen gab es einen kleinen Artikel in der FAZ, ganz, also auch auf der Seite 4 oder so, also jedenfalls, Moment, 1, 2, 3, nee, Seite 3. Also man musste erstmal aufschlagen und dann war es unten so ein Artikel, so quer rüber, also auch nicht so leicht zu sehen, unscheinbar. Und dieser Artikel, der strotzte so richtig von Unverständnis, obwohl es vom Korrespondenten war, der sich in Spanien auskennen müsste. Aber der strotzte von einem Unverständnis, weil er diese ganze Nationaldebatte so ein bisschen mit Deutschland verglichen hat. Und Bayern, es ist halt eine ganz andere Situation. Und in Bayern käme niemand auf die Idee zu sagen, wir wollen nicht mehr zu Deutschland gehören, weil die Bayern eben doch noch eher deutsch sind als Bayern. Das ist doch irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Und von daher halte ich auch den deutschen Nationalstaat für schwer aufgebbar. Ja. Das ist schon, also da denke ich, alle anderen haben da weniger Probleme. Also selbst die Italiener, gut, das ist auch so ein bisschen nach französischem Vorbild gemacht, die haben da wenig Probleme. Die Spanier würden sowieso jetzt schnell eine Lösung haben wollen. Ich glaube wirklich, das sogenannte Kerneuropa, also Deutschland und Frankreich, ist das, wo es sich dann am Ende wo es dann nicht funktioniert. Ja, klar. Also ich meine, das ist auch völlig logisch. Deswegen sagt ja auch französischer Nationalstaat als letzter. Also Solange es einen deutschen Nationalstaat gibt, werden die Franzosen sowieso eher nicht aufgeben. Ja, also, das heißt, das muss zusammen. Das muss dann schon so eine gemeinsame Entwicklung sein. Aber ich will da auch gar keinem Angst machen. Also wir haben das ja auch in ich hatte ja am Anfang gesagt, das war also für mich ist sozusagen der also Hauptmotivation auch Politik mit den Piraten, für die Piraten, also in der Piratenpartei zu machen, jetzt nicht unbedingt die europäische Einigung. Das ist bekannt, also hast vorhin gesagt, ich bin natürlich europäischer Föderalist. Ich halte die nationalstaatliche Ordnung für überholt. Ich glaube, dass die Nationalstaaten sich irgendwann in einer europäischen Ordnung auflösen werden. Ja, aber das, ja, das ist. Hoffe ich auch. Also ich sehe eigentlich auch keine andere Zukunft, weil ich eben die Situation gerade auch in Spanien kenne und eben weiß, dass das ein richtiges Problem ist mit dem Nationalstaat. Und letztlich ist es auch, also das sind so viele Aspekte, die man da nicht so richtig im Blick hat. Und von daher muss es zumindest eine Richtung geben, davon wegzukommen. Und natürlich hoffe ich auch, dass es sich globaler ein bisschen löst. Aber im Augenblick sieht natürlich die politische Stimmung ganz anders aus. Also ich meine, man kann über die AfD ja sagen, was man will. Manche halten sie für Nazis und so. Aber ein Punkt ist ganz klar. Die AfD ist eine in irgendeiner Weise national inspirierte Partei. Wenn man denen sagt, naja, wir machen das jetzt mal mit Europa mal so richtig. Ich glaube, dann wäre die AfD dann aber sofort, die würden sofort auf den Plan kommen und sagen, nee, wollen wir nicht. Und die AfD ist gerade, gut, das ist halt eine 4,9%-Partei, aber es ist eine 4,9%-Partei, die auch bei der Europawahl ins Europäische Parlament einziehen wird. Also so ganz sehe ich die Tendenz weg von den Nationalstaaten gerade nicht. Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe ja auch gerade gesagt, das ist meine Überzeugung und ich kann auch damit leben, wenn es in der Piratenpartei andere Überzeugungen gibt oder wenn vielleicht auch die Programmatik der Piraten an der einen oder Stelle anders ist. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ja. Es ist allerdings schon so, dass auch wenn man jetzt am Nationalstaaten festhält, nicht, das sollte jedem klar sein, dass die Zukunft auch des deutschen Nationalstaates, auch des französischen, nicht, also sehr eng verknüpft ist mit der Zukunft Europas oder mit der Zukunft der Europäischen Union, nicht, und also das auch von daher, sich an dem, was die Herausforderungen, die europäische Politik demnächst bewältigen muss, sich gar nicht so viel unterscheiden, egal, also welche Visionen man da im Hinterkopf hat, nicht? Ja, ja. Das ist ja, ja oft so, nicht? Das heißt, dass es eben die, also, das ist eben in der praktischen Politik so, manchmal führt es eben zu Spannungen, wird beklagt, dass man, selbst wenn man eine Vision hat, ja, nicht immer sofort umsetzen kann, sondern dass man da schrittweise vorgehen muss und die Schritte, da bin ich auch von überzeugt, die nächsten Schritte, die wir in der Europäischen Union gehen müssen, die können genauso gut auch von denen, die an den Nationalstaaten festhalten, genauso gesehen und getragen werden, wie von denen, die eben über die Nationalstaaten hinausblicken. Ja. Ja. Also es wird auch nichts passieren in den nächsten 10, 20 Jahren, was im Wesentlichen zur Auflösung der Nationalstaaten führen wird. Mhm. Also um da mal gleich alle zu beruhigen. Ja. Ja. Also die Frage jetzt mit der AfD, also wie weit die eurokritisch sind. Also ich meine, ich halte die AfD schon für gefährlich. Ja, ich halte die auch für gefährlich. Und zwar eben deshalb, weil sie tatsächlich die Nationalstaat pur vertreten. Da gibt es ja eine Reihe, also man nennt das dann die eurokritischen Parteien, da gibt es ja eine Reihe von Abgeordneten im Europäischen Parlament und man fragt sich natürlich, was wollen die im Europäischen Parlament? Also die im Grunde genommen, die können nirgendwo wirklich mitarbeiten, ja, weil ich sagte ja vorhin, das Europäische Parlament ist ein Arbeitsparlament. Das heißt, also sie, wenn sie irgendwo mitarbeiten, dann bringen sie in irgendeiner Weise die europäische Politik voran. Ja, ja. Im Grunde genommen brauchen die nichts zu tun, setzen sich in Ausschüsse und stimmen dann dagegen. Eigentlich immer dagegen und brauchen auch nichts durchzulesen, weil sie sind ja immer dagegen. Also im Grunde genommen können die im Europäischen Parlament nichts tun. Es gibt allerdings, also das Europäische Parlament, ich sagte ja schon, ist im Moment ja noch so ein Konsensparlament, also ohne dieses parlamentarische Regierungssystem. Die meisten, jetzt sagen wir mal, egal aus welchen, also die meisten Abgeordneten, die da arbeiten wollen und die auch an Europa arbeiten, haben eigentlich nur die Angst, dass irgendwann mal die eurokritischen Abgeordneten so, die Fraktion so groß wird, dass sie tatsächlich Dinge blockieren. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Mhm. Und auch wenn da 5% AfD wählen, dann kommen noch Le Pen oder andere aus die sind stark. Frankreich. Auch in Ungarn sind die nationalen Kräfte sehr stark. Mhm. Du hast gerade schon was über die Tschechen gesagt, das sind nun Piraten, aber das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass in Tschechien auch nationale Kräfte erstarken können noch weiter, und da sehe ich eigentlich die größte Gefahr in Europa, dass halt diese Kräfte immer stärker werden und es darauf anlegen, dass es eben schief geht. Ne? Ja, na, also vor allem also im Grunde genommen kann man dann noch, also gerade mit den kleinen Nationen ja dann noch anders reden, weil die nationalen Kräfte in Ungarn, die ja sehr stark sind, oder auch in Tschechien, die ja erstarken, aber die wissen ja auch aus der Erfahrung, nicht, dass sie als kleine Nationalstaaten wenig Chancen haben, ja. Wenn sie nicht entsprechende Abkommen und Vereinbarungen mit anderen eingehen. Also da ist selbst bei den größten Nationalisten einfach noch die historische Erfahrung, dass einfach so ein kleiner Staat ja nicht für sich existieren kann. Ja. Mhm. Viel größere Gefahr besteht dann bei Franzosen oder Deutschen, ja, die ja irgendwann denken, wir sind groß genug. Um auch allein mit der ganzen Welt aufzunehmen. Ich meine, das hatten wir ja ab 38, nicht? Ja. Und wir haben es jetzt weniger kritisch, haben wir es natürlich auch in Großbritannien. Die glauben ja auch, dass sie einfach ohne Europa auskommen können, weil sie ja die Großmacht sind und überhaupt. Ist aber auch nur die Rentnergeneration, nicht? Und, gut. Ja, das stimmt. Also da gibt es auch andere Meinungen in Großbritannien zum Glück. Also verzweifle ich da noch nicht so ganz. Ich bin eigentlich der Überzeugung, es wird ja ein Referendum geben. Das halte ich auch für richtig an dieser Stelle. Da bin ich jetzt auch wieder Pirat und sage, letztlich sollen Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Sie sind letztlich diejenigen, die eben für die Politik gerade stehen müssen. Ich bin da relativ gelassen, dass die Mehrheit in Großbritannien sich nach wie vor für die Europäische Union einsetzen wird. Und zwar gibt es ja zwei Bewegungen. Also einmal, das sagen ja auch alle Umfragen, nicht? Also alle britischen Wählerinnen und Wähler unter 30 Jahren sind mehrheitlich für die Europäische Union. Das ist so etwas, worauf man bauen kann. Nicht, das war auch jetzt, hat mich ja vorhin auf die Veranstaltung gestern mit Van Rompuy im Allianzforum angesprochen. Da gab es auch eine kleine Rede eines polnischen Beamten, der hier im Beamtenaustausch im Verkehrsministerium gearbeitet hat, nicht, und der auch ganz klar gesagt hat, also als auch in Polen, nicht, also die junge Generation ist für Europa Schwierigkeit, sind die Älteren, die eben diese Prozesse nicht so genau verstehen. Das Gleiche ist eben auch in England, und jetzt kommt aber in England auch noch dazu, dass auf jeden Fall die britische Unternehmerschaft, die ja durchaus nicht ohne Einfluss ist, also oftmals beklagen wir das, auch ganz gewaltig gegen Cameron trommelt, und sagen, also es wäre für die britischen Unternehmen und die Wirtschaft eine Katastrophe, wenn die in Großbritannien quasi austreten würde. Ja. Ja, und ja. Selbst, da, also es gibt ja die, als Modelle dieses EFTA-Modell, also diese Assoziierungsmodelle, nicht, aber selbst diese privilegierten Partnerschaften, ja, die hat Merkel ja für die Türkei angeboten, die würden auch den britischen Unternehmern nicht ausreichen. Also man muss dann schon Mitglied sein, um auch in den vollen Genuss aller Vorzüge zu kommen. Ja. Insofern denke ich mir, dass wenn es auch knapp ausgeht, dass es da große Chancen gibt, dass die Briten dafür stimmen. Und dann ist da auch erstmal Ruhe im Karton. Das muss man eben auch sehen, nicht? Weil im Moment ist eben dieses ständige Sticheln der Briten und so weiter, das bringt die Europäische Union nicht weiter. Also ich habe ganz ernsthaft, ja, ich habe dann auch im letzten Jahr mal gesagt, also im Grunde genommen, also es kommt auch an einen Punkt, da ist es mir dann egal, ja. Also wer austreten will, der soll eben austreten, ja. Also nicht, ja, das ja, klar. Bringt eben alle nicht weiter, nicht, auch wenn es natürlich ja, ja. sehr schmerzlich ist. Ja, ja, das ist schmerzlich, nicht, ja. schon. So, jetzt, bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, eine Sache noch, die wir auf jeden Fall sozusagen fast schon so als Schlusspart machen sollen. In Bremen ist ja schon sozusagen der erste von zwei Europaparteitagen. Ich meine, der erste, der Bremer Partei, da steht ja im Zeichen der Vorstandswahl. Aber es geht auch um Europa, nämlich um das europäische Wahlprogramm. Hast du da irgendwelche Empfehlungen, was man machen soll? Ja, wir haben auch so ein bisschen darüber geredet. Also, ja, ja, klar. Müssen wir jetzt nicht alles nochmal wiederholen? Ich meine jetzt auch in Athen. Ach so, in Athen. Ich dachte, wir haben ja, in der Vorbereitung ja, und schon vorher waren ja auch genügend Deutsche in Athen. Ja. Also es ist ein bisschen unglücklich, dass also dieser Prozess für das gemeinsame europäische Wahlprogramm eben, ich hatte es ja vorhin erwähnt, nicht so richtig in Fahrt gekommen ist. Und jetzt eben Athen, fand ich, hat eben gutes Resultat gebracht. Ich kann mir eben vorstellen, dass wir dann über die entsprechenden Vorschläge, die jetzt am 17. erarbeitet werden, die können ja dann für Bochum eingereicht werden, nicht dann auch abstimmen können in Bochum. Also aus meiner Sicht wäre es möglicherweise ganz günstig, also alle gesamte europäische Wahlprogramm auch erst in Bochum abzustimmen, auch wenn das natürlich, ich weiß, schwierig ist, weil wir da ja die Kandidaten wählen müssen und das kostet auch viel Zeit. Tatsächlich ist es so, was uns im Moment in der deutschen Piratenpartei am meisten hindert bei solchen, so einer Programmentwicklung, ist ja diese aus meiner Sicht eben völlig überflüssige Bestimmung, dass wir eben solche Programmanträge 4 Wochen vor dem Parteitag irgendwie einreichen müssen und dann auf dem Parteitag auch keinerlei Möglichkeit besteht, da auch mehr auch Änderungen anzubringen. Ja, das heißt, man kann dann eben nur das so fressen, wie es dasteht, oder eben ablehnen. Ja, das ist eben schlecht, weil es ist ja auch nicht alles wirklich, sagen wir mal, Müll, was jetzt an Anträgen für das Europawahlprogramm existiert. Ich hatte, das haben wir auch schon drüber gesprochen, also mich da daran wenig beteiligt, weil ich davon ausgehe, wir haben eine gute AG Europa und die machen das schon, aber es ist leider nicht so gut geworden. Also Also diese Idee des gemeinsamen Antrags ist ja mehr oder weniger gescheitert. Ja, es haben sich viel zu wenig Leute daran beteiligt. Und jetzt auch, das war ja genau der Punkt, nicht? Also dieser knackige Europawahlantrag von Peukert ist zwar, also der erste Entwurf fand ich katastrophal. Inzwischen ist es bis auf 2 Punkte, die ich ja auch schon moniert habe, also einigermaßen vernünftig. Aber ich würde da, also wenn man den annimmt, dann auf jeden Fall gäbe es da noch Änderungsanträge in Bochum vielleicht als nächste Möglichkeit. Aber eine Kritik, die eben auch von Gregory kam, ist, und da hat er auch recht, also es ist mehr ein Flugblatt, dieser Antrag. Und Flugblätter muss man eigentlich nicht so stark nicht mit 2/3 abstimmen, wenn man eben also tatsächlich da zugrunde liegende Programmbeschlüsse hat. Mhm. Und ich sag doch mal die kritischen Punkte, nicht? Also ich kann natürlich so das Bekenntnis zum Euro immer unterschreiben, nicht? Aber also ohne in irgendeiner Weise darauf einzugehen, welche Schwierigkeiten es mit dem Euro gerade gibt und in welcher Form man da oder welche Lösungswege man da befürwortet, finde ich, das ist eine ziemlich leere Aussage. Ja, mhm. Also da war ja sozusagen Van Rompuy in seiner Rede, die ich vorhin gerade kritisiert habe, schon etwas konkreter, ja, indem er immerhin Merkels Strategie gelobt hat, ja, die ich so nicht loben will und kann. Mhm. Vor allem eben, das hatten gesagt, also der Satz nicht, also wir müssen eben nationale Interessen zurückstellen für Europa, ja. Halte ich für problematisch nicht. Das sollte eigentlich, war ja klar, also meiner Vision spielen die Nationalstaaten keine Rolle mehr, aber ich kann für Europa und das, also kann die Menschen auch für Europa, also vor allem auch dann überzeugen, wenn ich ihnen klar mache, dass es eben auch zwischen den noch bestehenden nationalstaatlichen Interessen und europäischen eben keinen großen Unterschied gibt. Ja, das heißt, dass in dem Moment, wo man eben also praktisch die gemeinsame Politik in Europa aufgibt, es schlecht ist, auch schädlich ist für die Nationalstaaten. Mhm. Ja, das ist ja eine wichtige Argumentation, die ich auch im Wahlkampf auch für Europa anbringe. Und dann kann eben so eine Aussage in einem Wahlprogramm, ja, sozusagen, wir wollen nationalstaatliche Interessen für Europa opfern, ja, also äußerst kontraproduktiv sein. Wobei eben, das war ja dann, wäre dann eine Formulierung, also daran, wo im Moment tatsächlich so ein bisschen die gemeinsame europäische Politik in der Finanzkrise scheitert, das sind ja eben Egoismen. Ja, ja. Das sind ja nicht nur, also das sind ja keine wirklichen Interessen, die man erkennen könnte, sondern einfach eine egoistische Haltung. Und das geht natürlich gar nicht. Das kann man natürlich anprangern. Und ja, das ist ja, es wird ja jetzt auch gerade im Moment sehr spannend, auch mit den Koalitionsverhandlungen. Also mit dem Bankenrettungsfonds der europäischen Bankenaufsicht, ja, wo man wirklich, da kann man wirklich sagen, also einfach auch auf Egoismen verzichten müsste. Ja. Und gut, der zweite Punkt war natürlich so die generelle Aussage zur europäischen Sozialpolitik. Das ist ja jetzt auch ja das, womit ich mich konkret am meisten beschäftige. Und da gibt es eben keine europäische Sozialpolitik und selbstverständlich kann man also ein bedingungsloses Grundeinkommen für ganz Europa fordern, aber das löst nicht die akuten Probleme, ja, die eben auch in der europäischen Richtlinie zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme begründet sind. Da müsste man wesentlich konkretere Forderungen stellen, ja. Und zum anderen war dann auch, was Schlechtes ist der Hinweis auf die europäische Sozialcharta, weil Art 1 hatte das vorhin schon erwähnt, das ist ja eine Charta des Europarates, also hat mit der Sozialpolitik der Europäischen Union erstmal nicht viel zu tun. Ja, ja, genau. Zum anderen, die dann hin ist, steht da ja 1961 hat man ja da sowas reingeschrieben wie das Recht auf Arbeit. Ja. Und ich glaube, das wird in einem Piratenprogramm nicht so an oberster Stelle stehen, dass wir jetzt das Recht auf Arbeit fordern. Ja, ja, das sollte auch nicht sein. Ein bisschen kontraproduktiv, wenn man vorher das bedingungslose Grundeinkommen erwähnt, dann könnte ja jemand sagen, aha, bedingungsloses Grundeinkommen plus europäische Sozialkarte heißt nicht, ihr kriegt ein Einkommen, wenn ihr arbeitet, nicht? Ja. Also nur die so, t- tatsächlich enthält die Sozialkarte sowas wie Equal Pay, also gerade der Europarat macht ja auch regelmäßige Berichte, inwieweit die Sozialkarte in den Mitgliedstaaten des Europarates umgesetzt ist. Da schneidet Deutschland immer sehr schlecht ab, gerade was Equal Pay angeht. Ja, Equal Pay ist wirklich ein Problem, das ist klar. Aber jetzt nochmal, weil das missverständlich ist. Ich habe natürlich nichts gegen das Recht auf Arbeit. Das Recht auf Arbeit ist schon eine gute Sache. Das Problem ist halt die Arbeitspflicht. Und da kommen wir hin. Im Grunde haben wir in Deutschland ja tatsächlich eine Arbeitspflicht. Von Hartz IV kann man nicht leben. Das heißt, alle müssen irgendwie arbeiten, sonst geht's nicht. Und das ist in einer Zeit, wo an Vollbeschäftigung nicht mehr zu denken ist. Und das ist auch nicht eine vorübergehende Sache. Es wird ja immer gerne gesagt, ja, demografisch können wir gar nicht die Stellen mehr besetzen. Das ist ja richtig. Dennoch ist, selbst wenn man der Vollbeschäftigung wieder näher kommt, passt es nie, dass alle arbeiten können oder sollen, weil einfach bestimmte Arten von Arbeiten wegfallen und immer weiter wegfallen. Ich meine, mit der zunehmenden Automatisierung, das ist ja genau der Punkt. Und dann ist es halt so, dass man da was machen muss. Und eben die dann eben nicht arbeiten können oder auch nicht arbeiten wollen, ich meine, die müssen trotzdem überleben und die Gesellschaft, von der ich, sag ich mal, träume, ist schon eine, wo man eben auch die Freiheit hat, nicht arbeiten zu müssen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass alle nur auf der faulen Haut liegen, sondern die Leute, die eben nicht einer Erwerbstätigkeit im jetzt üblichen Sinne nachgehen, die machen vielleicht ehrenamtliche Arbeit oder die pflegen Familienangehörige oder überhaupt jemanden. Also ich glaube schon, dass die Dinge tun, die für die Gesellschaft sinnvoll sind. Gut, jetzt kann man hingehen und sagen, wir überprüfen, ob sie das tun. Aber das ist natürlich auch nicht gut, wenn der Staat alles überwacht. Ne? Deshalb braucht man, glaube ich, sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen. Also ich sehe rational zwar Alternativen dazu und Arbeitspflicht ist eine Alternative, aber diese Alternativen, insbesondere die Arbeitspflicht, ist halt, oder eben die andere Alternative ist die wir heute haben, das ist alles nicht erstrebenswert. Naja, ganz klar, und also die Kritik am Recht auf Arbeit, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt deswegen die Europäische Sozialkarte schlecht finde, ganz im Gegenteil, die Europäische Sozialkarte ist sehr gut. Und auch das Recht auf Arbeit, das steht, ich glaube, in der hessischen Landesverfassung steht das sogar noch drin. Also das wurde also nach dem Krieg ja auch überall propagiert, nur solange das nicht einklagbar ist. Ja. Also ich meine, das ist ja genau die politische Augenwischerei, nicht? Wir erzählen ja also diesen etwa 350.000 arbeitslosen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, die ja auch nach Erkenntnissen des Forschungsinstituts der Bundesagentur nie mehr in eine normale versicherungspflichtige Beschäftigung integrierbar sind, wegen multipler Integrationshemmnisse, nicht? Also wenn da eben noch die Politik erzählt, ja, also jeder, der arbeiten will, bekommt eine Arbeit, ja, und damit dann implizit sagt, dass diese 350.000, die also auch objektiv nach wissenschaftlichen Grundsätzen nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbar sind, dass die alle arbeitsunwillig sind, nicht? Das ist also zynisch. Naja. Also auch nicht so politisch nicht hinnehmbar, nicht? Und insofern sind ja gerade diejenigen, die eben tatsächlich arbeiten wollen, stellen immer wieder fest, dass wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, also diese Integrationshemmnisse, dass sie keine Arbeit bekommen. Insofern das Recht auf Arbeit, selbst wenn es irgendwo in einer Charta steht, dann nicht existiert. Und zum anderen eben, sagte ich ja, weist das weist so etwas wie das Recht auf Arbeit auf eine politische Auffassung der Nachkriegszeit hin, ja, ja. Die eben auf einer völlig anderen, einem Verständnis der Arbeit als Erwerbsarbeit eben basiert. Und von daher merke ich nur an, dass man dann einfach nicht so euphorisch vom Grundeinkommen auf europäische Sozialcharta umschwenken kann, ja, ohne das auch ein bisschen kritischer zu sehen. Zum anderen eben, dass so etwas wie in der Charta, also bei der Europäischen Menschenrechtscharta gibt es ja wenigstens einen Gerichtshof, wo einige, also den einige Staaten akzeptieren, auch nicht alle. Also Deutschland akzeptiert ja auch die Individualklage vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und das hat auch gute Auswirkungen gehabt, aber für die Sozialcharta gibt es keinerlei Instanz, Gerichtshof, wo man so ein Recht in irgendeiner Form einklagen kann, sondern es ist alles auf dem Bereich der Appelle an die Mitgliedstaaten, nicht? Mhm. Insofern ist es eine schöne Erklärung, aber in der Praxis gibt es eben wenig Durchgriffsmöglichkeiten, die durchzusetzen. Und zum anderen kommt ja noch hinzu, dass 1996 die Sozialcharta erweitert wurde um so fundamentale Rechte wie das Recht auf Wohnung. Mhm. Also was ich jetzt wirklich sehr hoch hängen würde, ja, als Ziel. Mhm. Der für mich Skandal ist, dass eine ganze Reihe von, sagen wir mal, großen Mitgliedstaaten des Europarates und der Europäischen Union, also auch die Bundesrepublik Deutschland, natürlich Großbritannien als der üblich Verdächtige, aber auch Österreich, diese Änderungen der Europäischen Sozialcharta noch gar nicht ratifiziert haben. Mhm. Ja. Ja. Und das ist eigentlich der Skandal, da würde ich eher darauf hinweisen, dass man eben auch diese Sozialcharta ratifiziert. Mhm. Aber wie gesagt, für die Sozialpolitik der Europäischen Union ist das tatsächlich auch nur eine gewisse Randnotiz, weil da haben wir eben auch schon eine Reihe von Richtlinien. Ja. Und da muss man dran arbeiten, dass die verbessert werden, beziehungsweise dass es überhaupt dann irgendwann mal so etwas wie eine gemeinsame Sozialpolitik in der Europäischen Union gibt. Ja. Okay, ja, lass uns mal zum Schluss kommen. Also so ein schönes Schlusswort, was wir hatten, wo wir dann doch noch was nachgehängt haben, war ja eben, Egoismen sind das Problem. Ja, das, glaube ich, ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt. Und vor diesem Hintergrund, ja, vielen Dank. Ja, also vielleicht, weil du ein Schlusswort suchst, du hattest mich ja auf diese Veranstaltung mit Van Rompuy angesprochen. Ja. Und da kam dann völlig ungeplant am Ende noch der Volker Hassemer. Mhm. Von der also Stiftung Zukunft für Berlin, einige kennen ihn. Und hat mahnende Worte gesagt an die Politik und Van Rompuy und die Politiker, nicht? Denken Sie daran, dass Europa, das wird eben von den Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Das sollte Ihnen eine Ermahnung sein. Ja. Ja, klar, es wird von den Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Das ist ja auch gerade das piratige Anliegen. Ja, klar. Ja, schön. Das ist in der Tat ein gutes Schlusswort. Ja, wir werden noch mehr voneinander hören, wahrscheinlich im Zuge der Fragen mit Europa, weil das jetzt gerade ansteht. Wir haben ja jetzt zwei Parteitage, die sich mit Europa auseinandersetzen. Ich kann da schon ein bisschen Vorschau machen. Wenn es terminlich klappt, werde ich am nächsten Wochenende wahrscheinlich sogar zwei Podcasts machen. Und zwar, also was heißt am nächsten Wochenende, wenn das hier rauskommt, ist es schon soweit. Ich hoffe, dass ich diesen Podcast überhaupt vorher online kriege. Aber angenommen, ich schaff's, dann kann ich jetzt dafür werben. Ich werde was machen mit Julia Reeder, die ja nun eine wichtige, piratige Europapolitikerin ist. Das kann ich ja, also, das kann man ja so sagen. Also Senf-Icon. Und ich werde, wenn ich es noch unterkriege, das muss dann aber auch am nächsten Wochenende aus Zeitgründen sein, jedenfalls ist es auf jeden Fall geplant, einen Podcast machen zur Vorbereitung des Bundesparteitags, wo es dann eben auch um diese Europaanträge nochmal im Einzelnen geht. Aber es ist eher ein allgemeiner Podcast zur Vorbereitung des Parteitags, und zwar voraussichtlich mit Christopher Lauer. Also es gibt interessante Dinge und wir werden sicherlich vielleicht vor dem in Bochum oder danach uns nochmal zusammensetzen. Ja, und natürlich müssen wir auch nochmal podcasten über die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus. Aber das, da ist ja noch ein bisschen Zeit, zur Halbzeit. Es ist ja auch bald. Ja, vielen Dank und danke bis dir, ja. Demnächst. Bestimmt. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.